Heide Rabatt, was ist da los? Schönen guten Abend, hallo. Pünktlich 18 Uhr, wie jeden Sonntag, die Weltraumaffen. Ja, wir versuchen heute mal wieder den Kulturmarxismus zu zerschmettern und den Liberalismus zu frönen. Und hallo, ich bin der Abel. Ja, hallo, ich bin der Price. Die Welt ist nicht genug genau. Für die Weltraumaffen. Und ich bin, darum sind wir auch im Weltraum. Und ich bin der Head of Social Media. Der Kopf von Social Media. Ja, das war doch dieses Ding, was der Böhnhardt da sich genannt hat, obwohl er es nicht ist. Sehr gut. Oder nicht wahr? Ja, das ist aber auch so, wenn du in einer kleinen Firma zum Beispiel schaffst, wo es nur eine Person in der Buchhaltung gibt, dann kannst du dich ja auch CFO nennen, also Central Finance Officer. Und das wäre ja dann technisch richtig, aber halt, ja, oder keine Ahnung. Bis zu faulen Führerschein zu machen, sagst ja, ich will die Umwelt retten, deswegen kaufe ich kein Auto. So. Ja, gucken wir uns mal an, was heute die Normalitären so machen und was man da so. Soldiers of Reason, ne? Ja, Soldiers of Reason, von RAND, also ein Buch über die RAND Corporation, Research and Development, ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Cooperation, die sich mit Game Theory, Nuklearkrieg und halt Geopolitik auseinandersetzt. Und das Buch, das war ziemlich interessant. Also ich mag die RAND Corporation selber relativ gern, weil die halt ganz guten Content liefern, der in der Regel for free ist. Also ob es jetzt über Informationskriegsführung ist oder Unfolding the Future Long War oder China Grand Strategy oder Modern Political Warfare. Das sind halt ganz gute Rapporte, die in der Sachen Geopolitik einmal halt einen richtig guten Einblick geben lassen und deswegen mag ich die einfach. Man kann sich drüber streiten, dass die zu viel US-Hegemonie projizieren, dass sie vielleicht eher pro Konflikt sein könnten. Man kann sich drüber streiten, ob das alles so Hand und Fuß hat, was die sich überlegen, aber die sind auf jeden Fall ein wichtiger Spieler im Parkett der Geopolitik. Also, the initial impetus for its formation at the close of World War II and how it derived naturally from institutions and groups that preceded it are very, very well described. Then it proceeds step by step, decade by decade, how its analysis, planners and personalities created systems of thinking and acting that influenced the official and unofficial policies of the US government and groups of powerful individuals. Also kommt eigentlich alles drin vor. Also Game Theory, Kalter Krieg, War on Terror, McCarthyism auch hier und da, wo man auch merkt, dass zum Beispiel bei RAND, was sozusagen, also die Corporation, die war halt sehr einflussreich in Sachen US-Politik und man hatte halt auch keinen Vortest gemacht, ob jemand ein Kommunist war oder nicht. Und wenn du dich da halt eingeschleust hast, dann hast du halt alles gewusst, was die so machen. Also, ja, also war auf jeden Fall interessant. Das schlimm war. Ja, die Idee dahinter ist ja, dass jeder sozusagen den bestmöglichsten Step vom Gegner kennt und dass, wenn dann die Geheimnisse nicht so gut gehütet sind, dass es zu einer Befriedung führt, weil sozusagen durch die Infiltration von Kommunisten, die wissen, was die oberste Riege macht und dadurch die eigene Riege halt auch sozusagen abschätzen kann, was die anderen wissen. Also ist ja, ist so ja auch Frage. Immer dieses Ding mit der Spieltheorie da. Da muss ich auch mal dran denken, wenn diese ganzen Sachen mit, wären die Liberalen jetzt linker, wären die rechter, muss man sich hier und da annähern, das linke Lager spricht irgendwie nur die gleiche Sprache, so Parteien werden irgendwie zu wenig Unterschiede und so, da spielt ja auch diese ganze Spieltheorie halt eben mit rein, dass man dann bei diesen Sachen dann da irgendwann so ein Equilibrium in der Sache drin hat, da gab es auf jeden Fall vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber vor ein paar Jahren konnte man sich von der Yale University so eine Vortragsreihe, also richtige Vorlesungen angucken zu Spieltheorie. Das hatte ich mir damals angeschaut, war ziemlich interessant und hat auf jeden Fall, also es ist zwar Soziologie und so ein bisschen klingt es auch teilweise. Ja, es ist halt immer so, wenn man sich an den Stellen sagt, so ja, ich habe genau verstanden, wie die Menschen agieren und so. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Voodoo mit bei, ne? Also ob das Ja. dann wirklich auch alles so stimmt, ist eine andere Frage, aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Also ich glaube schon, dass das ziemlich viel Erklärungspotenzial auf jeden Fall hat bei vielen Dingen. Natürlich nicht zu 100%, aber sollte man schon kennen, ist schon eine interessante Sache, ja. Ist eine gute Heuristik auf jeden Fall. Und was mir zu der Rent-Geschichte und so einfällt, es gab auch dieses Buch von Frank Schirmer. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast, Abel. Gab es so 2013, ist das, glaube ich, erschienen. Ego hieß das. Und da ging es halt auch um diese Spieltheorie und die Rent Corporation und dass alle Leute nur zu ihrem eigenen Vorteil handeln und so. Und Frank Schirmer war ja der Herausgeber von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der hatte übrigens auch den Don Alfonso da damals hingeholt, hatte uns zumindest der Don Alfonso damals ja erzählt, als er bei uns mal zu Gast war. Und ich fand das Buch auf jeden Fall nicht so gut, das Ego-Buch, größtenteils deswegen, weil er da auch eingeht auf hier das egoistische Gehen von Dawkins und das nicht hinkriegt, das richtig zu erklären, weil man kann sich auch bei YouTube noch Videos angucken aus den 80er Jahren, wo hier Dawkins für die BBC sein egoistisches Gehen da halt erklärt, warum eigentlich seiner Meinung nach auch mit dieser ganzen Spieltheorie und so, diese Kooperationsgeschichten halt eher positiv sind fürs Überleben und eben gerade diese Aussage, dass alle Leute nur zu ihrem eigenen Vorteil handeln sollen, so durch seine Sachen nicht, also diese reine Egoismus durch seine Sachen halt nicht zu belegen ist, sondern eher halt eben, dass dieses anderen Leuten helfen zum eigenen Vorteil, dass es in diese Richtung halt eigentlich geht. Und das hat der Schirmer halt nicht richtig erklärt und deswegen, ja, das ist kein gutes Buch, meines Erachtens nach. Wobei du hast Dawkins benannt. Dawkins, muss ich ehrlich sagen, ich fand das Selfish Gene ein furchtbares Buch. Ich weiß nicht warum. Ich liebe die mimetische Theorie, die er da in dem Buch auch aufgestellt hat. Aber ich fand das Buch, ich kenne ja auch nicht, ich kann den Schreibstil von Dawkins einfach nicht ab. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz komisch. Das ist wie einfach, wenn du so eine bestimmte Eissorte nicht magst. So, ich fand die Informationen super, die er vorgetragen hat, aber ich mag seinen Stil einfach nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie ein Buch von ihm gelesen. Ich kenne nur diese ganzen Lectures, die er so gegeben hat. Und die sind teilweise halt auch wirklich, ja, so eine Stunde mal zum Angucken und mit richtig viel Information, meistens noch halt ziemlich gut eigentlich gemacht. Auch halt eben diese Dokumentation mit der Spieltheorie und so, die fand ich auch sehr gut. Daher kannte ich auch diese ganzen Sachen mit diesem Prisoner's Dilemma und diese ganzen berühmten Geschichten, die kannte ich halt aus dieser Dawkins-Dokumentation da. Und ja, aber Bücher habe ich ehrlich gesagt noch nie gelesen von dem. Sehr gut. Aber genauso ging es mir auch mit Sam Harris. Sam Harris Dawkins, ich kenne es einfach nicht. Echt? Ab. Ich kenne ja, ich weiß also von nicht. Von Sam Harris habe ich schon viele Bücher gelesen. Die fand ich eigentlich alle ganz gut. Ich fand die furchtbar. Wenn dann James Burnham, The Machiavellians. Also. Okay. Ja. Tja, sieht er mal. Hier die furchtbare Echokammer der Weltraumaffen. Alle radikal und alle nur einer Meinung. Ja. Oh, Rede von Dr. Angela Merkel 2010. Das habe ich die Tage wieder auf Twitter gefunden und es ist eine ganz interessante Rede. Ich muss mir nur schnell mein Zitat raussuchen. Einen Augenblick. Wir können im Rückblick auf die Geschichte der Bundesrepublik sagen, dass all die großen Entscheidungen keine demoskopische Mehrheit hatten, als sie gefällt wurden. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die Wiederbewaffnung, die Ostverträge, der NATO-Doppelbeschluss, das Festhalten an der Einheit, die Einführung des Euro und auch die zunehmende Übernahme von Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt. Fast all diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen erfolgt. Was ich Läuft. Toll. So, ich fand es super, Mutti. Hast du gut gemacht. Also sie hat ja nicht alles davon gemacht, aber ich keine Ahnung, das spricht einfach für sich. Also ich meine, im kompletten Kontext hört sich dann auch nochmal anders an, aber das wisst ihr ja, Nuance. Im Kontext ist immer alles ist anders. So. Ich meine, klar, jeder Staatswissenschaftler würde uns jetzt wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es nun mal eine repräsentative Demokratie ist und dass er schon eine Mehrheit hatte, aber halt eben dann im Parlament. Also insofern ist es ja jetzt auch nicht so, als hätte das irgendein König einfach verfügt und dann wäre das jetzt geschehen oder so. Aber die Aussage ist so für sich genommen auf jeden Fall schon, ja, schon mal interessant und zeigt halt auch so ein bisschen, was wir ja auch ziemlich viel beobachten, dieses ganze Astroturfing, Mehrheiten bilden und so. Ist halt die Frage, ob das jetzt... Sind halt Elitenprojekte von oben nach unten und halt irgendwie versuchen, sozusagen die Meinung herzustellen. Ich habe da immer so die Erinnerung an Dune, die Bene Gesserit, die Religionen erfinden und auf verschiedenen Planeten Religionen etablieren, die sie speziell halt entworfen haben. Und so ähnlich habe ich immer so das Gefühl, dass das wir in Deutschland machen, dass jedes Mal, wenn die Politik was machen will, halt erstmal eine NGO gefundet wird und halt dann Geld hinterhergeworfen wird und die dann irgendwie halt eben astroturfen und versuchen, eine künstliche Mehrheit herzustellen von Leuten, die halt eh ein bisschen wendehälsig sind und nicht so viel nachdenken und halt mal dann da irgendwie mitlaufen. So. Also, ja. Das war's dazu? Ja, das war's schon dazu. Ich würde das aber auch nicht wirklich unterschreiben. Das hat die Frau Merkel vielleicht im Jahr 2010 dazu geschrieben. Aber es gab ja auch genug Entscheidungen, die, ich sage jetzt mal, der herrschenden Elite vom Volk aufgezwungen wurden. Also genau das Gegenteil von dem, was sie hier gesagt hat. Ja, naja. Das gibt's auch. Also ist nicht alles nur schwarz und weiß. Das stimmt allerdings auch, ja. Und das hat ja gerade Frau Merkel gut hingekriegt, ihr Fähnchen immer nach dem Wind zu richten. Ja, aber das, man könnte ja auch sagen, dass er da demokratiemäßig, also das halt zulässt, den Volkswille. Also. Selbst verhandelt hat der Bundestag einstimmig beschlossen. Das wäre längst deren Job. Die hätten alle ihre Legitimation, um das genau durchzuführen. Es ist durchgegangen. Das steht im Koalitionsvertrag, dass das Paris-Abkommen eingehalten wird. So, dafür braucht es überhaupt keine, theoretisch zumindest, braucht es dafür überhaupt keine weiteren Ermächtigungen, weil das ist längst da. Dass sich dem widersetzt wird, das ist in meinem Verständnis im Kern undemokratisch. Dass wir dafür auf die Straße gehen müssen, ist an sich schon einmal ein unglaubliches Armutszeugnis für die Regierung. Und jede einzelne Person, die das Gefühl hat, Moment, wenn ich nicht auf der Straße stehe, dann wird nichts gemacht. Das ist schon mal eine Absage an die Regierung. Das heißt, dieses Verständnis von, was ist jetzt eine Mehrheit, ist da ganz schnell verschoben. Menschen sagen dann oft, oh, ihr wart nur 1,4 Millionen Leute auf der Straße, das ist doch nicht die Mehrheit. Nein, jeder einzelne Mensch von diesen 1,4 Leuten am 20. September war de facto einer zu viel, weil es längst der Job gewesen wäre von der Regierung, selbstständig sich in Verantwortung bewusst zu werden. Das ist dieses Mehrheitsverständnis, was gerade derart verschoben ist. Man hat vor langer Zeit entschieden, Sklavenhandel, zumindest in der damaligen Form. Man hat nicht gesagt, wir besteuern den Sklavenhandel oder wir gucken, ob wir mit Zertifikaten handeln können. Obwohl es Widerstand aus der Wirtschaft gab, obwohl die Industrie gesagt hat, das geht nicht. Obwohl die Menschen auch davon überzeugt waren, dass alles zusammenbricht, wenn es den Sklavenhandel nicht mehr gibt. Obwohl Arbeitsplätze auf dem Spiel standen. All das ist gemacht worden, nicht weil es wirtschaftlich nicht rentabel war, aber weil es moralisch falsch war. Weil man gesagt hat, das ist eine zerstörerische Praxis und wir beenden die. Gegen all den Widerstand. Das war auch ein demokratischer Schritt, den man damals gegangen ist. Und es ist heute natürlich unverständlich, wie man damals etwas Zerstörerisches vorantreiben könnte. Und ich frage mich, wo heute dieser Spirit ist, wo man sagt, okay, was wäre, wenn wir einfach entscheiden, aus moralischer Verantwortung, wir beenden diese zerstörerischen Praxen. Ja, der Witz ist, dass die komplette Elite innerhalb des Westens und auch in Teilen in Indien, in China, schon allen dem Klimawandel hinterherlaufen und versuchen, was zu machen. China hat zum Teil richtig heftige Ausbauprojekte in Sachen erneuerbare Energien. Das geht zwar vielleicht nicht ganz so schnell voran wie irgendwelche regressiven Baumliebhaber das haben wollen, aber es ist halt ein absolutes Elitenprojekt, wo eh schon total viel gemacht wird. setzt sich die Neubauer hin und vergleicht es mit dem Sklavenhandel und sagt, Sklavenhandel durch Demonstrationen und warum müssen wir überhaupt demonstrieren gehen? Ich finde es klasse. Also ich bin ganz verdattert. Da gibt es so viele Punkte, wo ich einhaken könnte. Direkt ganz am Anfang redet sie über Leute im Bundestag. Also das Pariser Abkommen ist EU ratifiziert worden, glaube ich. Ja, ist es im Bundestag noch nicht ratifiziert worden? Ist doch egal. Die EU-Richtlinien gelten doch schon. Also warum sich da drauf berufen? Und dann das Pariser Klimaschutzabkommen. Das, was du gesagt hast, Abel, das stimmt. Allerdings bauen die Chinesen nur das, was ihnen wirtschaftlich auch in den Kram passt. Und an die Sachen, die da drin stehen, die denen nicht passen, halten die sich nicht. Die Amerikaner sind ja auch ausgestiegen. Und die größten, wenn man den Zielen dieses Klimaschutzabkommens folgen würde, die größten Sündernationen nehmen nicht wirklich aktiv dran teil. Ja, also wie gesagt, das, was China macht, ist zwar, ja, die bauen das so oder so aus, natürlich, aber auf der anderen Seite hat China, naja, kommen wir später noch zu, hat ganz andere Probleme. Die sagen halt, wir wollen halt auch erstmal entwickeln und stark werden, bevor wir Prestigeprojekte wie Umweltschutz richtig umsetzen. Also das die Kritik ist halt am Emissionshandel, die teile ich ja auch, aber aus ganz anderen Gründen, weil das einfach nur eine korrupte Bereicherungsangelegenheit ist. Sage ich jetzt einfach so, ist so. Ja, hat es ja an sich erwiesen worden, da gab es ja Skandale die ganze Zeit und gibt es weiterhin Skandale, die laufen. Und was den ganzen Sklavenhandel angeht, sie sagt das so lapidar, ja, es war allen klar, dass dann die Wirtschaft zusammenbricht und so weiter und so fort. Naja, gut, da muss man sich wirklich mal historisch wirklich genauer damit beschäftigen, in welchen Teilen der Welt, wann, wie Sklavenhandel abgeschafft wird und warum. Ja, also das war alles schon ein bisschen komplizierter. Ja, und ich meine, die hat halt so ein Popkultur-Amerika-Bild vor Augen. Und auch an der Stelle ist es halt, also es ist schon allein deswegen falsch, weil sie das eine Industrie nennt, obwohl das halt Agrarkram war und keine Industrie. Also es ist ja nicht so, dass man da über rauchende Schornsteine irgendwie spricht. Ja, gerade auf Amerika bezogen ist das Argument sehr schlimm, weil es einfach, ich meine, der Konflikt, der in Amerika durchs Land ging, war kulturell, allerdings auch industriell bedingt. Der Norden war einfach industriell hochgerüsteter und der Süden war halt mehr durch Farm geprägt und das war intensiver, was das Personal anging. Und natürlich haben da wirtschaftliche Gründe auch eine Rolle gespielt, selbstverständlich. Es wäre ja schön, wenn man an das Gute im Menschen glauben könnte, was das angeht, aber historisch gesehen stimmt das einfach nicht. Ja, und stimmt auch nicht, dass das einfach demokratisch so entschieden wurde. Ich meine, die haben einen Bürgerkrieg geführt über die Scheiße. Also, das klingt hier so nach dem Motto so, ja, und da waren sich alle einig, dass wir das jetzt so machen. Ja, und England hat jahrelang Strafexpeditionen ja auch gefahren, um den Sklavenhandel weltweit irgendwie einzudrängen. Allerdings auch erst dann, wo sie selber eine industrielle Basis hatten, wo sie den auch nicht mehr wirklich brauchten, so traurig wie es ist. Ne? Ich will an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass historisch gesehen der Sklavenhandel ein humanistisches Projekt war, weil man, wenn man in Kriegsgefangenschaft geraten ist oder ein Verbrechen begangen hat oder sich hoch verschuldet hat, man eigentlich mit dem Tod bestraft worden ist und man die Idee mit dem Sklave hatte, dass man sozusagen sein Leben nochmal geschenkt bekommt mit härteren Auflagen und dass man sich auch wieder zurück seine Freiheit erarbeiten kann. Und ja, das aber das ist, war ja sicherlich also, nicht überall so. Also jetzt nicht überall, aber sozusagen so rein von der theoretischen Grundlage war das mal Humanismus. Also der Humanismus hat sich nur mit der Zeit gewandelt. Also. Ja, ich meine, diese Rassentheoretiker aus Amerika waren ja auch die progressive Ära. Und wenn wir schon beim Thema Sklaven sind, dann muss man leider auch sagen, es ist traurigerweise so, dass jetzt mehr Menschen in Sklaverei leben als zu Hochzeiten des Sklavenhandels. Historischen Sklavenhandels vor dem 18. Jahrhundert. Ja. Okay, ist das so, ja? Traurig. Ja, also größtenteils in Afrika, Indien, bisschen auch China. Arabien, also gerade die Wüstenstaaten sind ganz schlimm. Also, der Oman ist, naja. Ne? Genau. Das sieht man, wenn man eine Demografie vom Oman anguckt, sieht man so ein, halt eine massive Bubble, wo halt irgendwie es halt fünfmal so viele 20- bis 30-jährige Männer gibt. Und das ist halt, ja, Sklaverei. Also. Okay. Ja, und ich fand das ja auch interessant, dass ich vor 2, 3 Wochen irgendwie auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen von dem Fußballverband von Amerika da gab es jede Menge Black Lives Matter Postings und irgendwo zwischendrin war was mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Das fand ich auch toll. Man beschwert sich über Folgen von Sklaverei in Amerika, aber irgendwie, man will sich qualifizieren für Weltmeisterschaft in Katar, wo die Stadien da von Ausländern gebaut worden sind, die man Pässe abgenommen hat und so ein Zeug. Also, super Nummer. Ich habe ein ernstes Bedürfnis, Ihnen noch eine persönliche Botschaft hier mitzugeben. Sie haben ja seit Jahren auch immer wieder nichts anderes zu tun, als darauf hinzuweisen, dass wir zugehen müssen auf die Migranten, weil das sind ja die stigmatisierten Opfer. Von seitens der Grünen immer zu Opfern stigmatisiert, wir müssen ihnen die Hand reichen. Ich will Ihnen mal was sagen. Mein Vater ist als Gastarbeiter hergekommen und mein Vater war noch nie in seinem Leben ein Opfer. Der hat das aus freien Stücken gemacht und der fand das ganz klasse. Der fand das nämlich toll, dass seine Kinder hier zur Schule gehen konnten und dass er hier als freier Mensch in einer Demokratie leben konnte. Und ich finde, da unterschätzen Sie auch ganz schön immer die Gastarbeiter, weil Sie immer denken, Sie müssen sich schützend vor eine exotische Minderheit stellen. Es geht darum, dass Sie uns endlich gleichberechtigt ernst nehmen. Und dann müssen Sie auch über Diskriminierung von Türken gegen Deutsche sprechen, weil nur das ist Gleichberechtigung. Haram. Dass sowas im Fernsehen ausgestrahlt wird, das geht gar nicht. Gab bestimmt eine Rundfunkbeschwerde. Ja, feurig. Und naja, ich weiß jetzt nicht, ob da was davor war. Hatte der vorher irgendwas Provozierendes drauf gesagt? Weiß ich auch nicht. Ich kenne nur den Ausschnitt, ehrlich gesagt. Ja, mehr Nuance. Ich kann es nicht über mich bringen, mir eine ganz normale Sperger-Folge anzugucken. Ja, ich habe das ja schon vor vielen Jahren immer mal wieder vorgeschlagen. Komm, lass jeder eine von den Talkshows angucken, ein bisschen schauen, dass wir Ausschnitt im Hinbekommen, aber ich habe es jedes Mal mir 3, 4 Stück angeguckt und war dann einfach geistig so raus, dass ich mir nicht mehr anschaue. Wenn man sich vorher die Gästeauswahl anschaut, dann kann man den Erkenntnisgewinn abschätzen und das hat dazu geführt, dass ich halt leider schon länger nichts mehr gucken könnte. Auf Phoenix sind manchmal ein paar Talksendungen, die vernünftige Gäste haben, aber das sind dann meist auch einzelne Stimmen. Ja. Der Presseclub, den fand ich immer ganz interessant, aber halt mehr so, wie wenn du an einem Bahnhof bei den Obdachlosen vorbeiläufst und die interessante Gespräche haben, du den Bier ausgibst und dich dazustellst. So ein Gefühl hatte ich immer dann beim Presseclub. Also, so. Okay. Vergleichen wir gerade die Journalisten mit Bahnhofspennern. Ja. Ja, auf jeden Fall zu dem Ding, also das, ja klar, ich meine, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, ne? Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass, ja, also es ist im Prinzip das, was ich mir halt auch schon immer denke, dieses ganze Ding, dass man immer nur guckt, irgendwie, was haben wir falsch gemacht und wir müssen irgendwie mehr auf alle möglichen Leute zugehen irgendwie. Also das Gefühl habe ich eigentlich überhaupt nicht. Na klar, ich habe jetzt hier keine soziologische Studie durchgeführt in diesem Land, aber so rein von meinem Gefühl her habe ich jetzt echt nicht, also ich meine, ich bin in der Großstadt aufgewachsen, mein ganzes Leben in der Großstadt gelebt und ich habe absolut nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand darunter leiden muss, dass ihn irgendwie die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland hier nicht haben will. Also wirklich nicht. Kein bisschen. Und das ist eigentlich größtenteils, dass die Leute sich selber irgendwie für was Besseres halten oder irgendwie nicht hinwegkommen über den Quatsch, den sie da irgendwie mit irgendwelchen anderen Volksgruppen in der Region, wo sie irgendwie herkommen, irgendwann mal gehabt haben oder so ein Kram und das dann hier irgendwie austragen. Ja, aber von der Möglichkeit, hier einfach ganz normal an diesem Leben teilzuhaben, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendjemandem das vorenthalten wird oder dass sich da irgendwer hinstellt und sagt, nee, das geht aber nicht, weil dein Vater ist ja so, so und so oder keine Ahnung wie was. Also gar nicht. Ja, Stichwort Journalismus. Den Leuten von der New York Times, den könnte man ja auch mal ein Bier ausgeben. Hier erzählen sie auf jeden Fall so ein bisschen was, was sie jetzt so als notwendig sehen zum Verändern in der New York Times. Also das ist hier irgendwie die Gewerkschaft von der New York Times. Und wir haben ja da über die letzten Monate und Jahre, was haben wir da alles erlebt? Also meines Erachtens nach vollkommen eine Radikalisierung mit diesen ganzen politischen Begriffen, die sich da über die letzten 10 Jahre irgendwie eingetrichtert haben. Da gibt es ja diese berühmte Übersicht dazu, die wir ja auch schon 3-mal, glaube ich, im Stream hatten, von diesen Begrifflichkeiten, die sich da irgendwie stark vermehrt haben. Und dann diese Barry Weiss-Geschichte, dass man jetzt da jemanden, der jetzt auch mal ein paar konservative Leute irgendwie zu Wort kommen lassen möchte, dass die vielleicht auch eventuell was zu erzählen haben, was zumindest ganz interessant ist, dann da irgendwie gemobbt wird oder, keine Ahnung, als nicht zuträglich irgendwie dem, was man bei der New York Times irgendwie für das einzig Wahre erachtet ist. Und das sehen sie hier aber nicht als Problem, sondern was sie hier als Problem sehen, ist, die Demografie des Newsrooms spiegelt nicht die Demografie von New York City wider. Weil sonst müssten das 24% Schwarze und über 50% People of Color sein, wie sie hier sagen. Und da wollen sie darauf hinarbeiten. Das ist das, was sie erkannt haben als Problem. Ja, ich finde es wichtig und richtig, weil die ehemalige Zeitung New York Times, die sollte endlich mal divers werden und aufhören, weiße Vorherrschaft zu verbreiten. Also finde ich richtig gut. Macht die Institution kaputt. Go Speed, Progressive. Ja, ja, es haben ja immer mehr Leute, haben New York Times ja auch schon verlassen. Also vielleicht erledigt sich das Problem ja auch von alleine. Ja. Ja, ist sowieso die Frage noch, was aus diesem ganzen Corona-Ding noch so rauskommt. Da gibt es ja schon diverse Leute, die das Ende von der Unterhaltungsindustrie voraussehen jetzt mit den ganzen Dingen, die da jetzt nicht passiert sind, wo man jetzt nichts Neues mehr produzieren konnte und so, wo man jetzt auch nicht weiß, wie man das wieder jetzt in Gang kriegt und so. Und ja, und dann auch lauter so Kram, den man halt in der Vergangenheit irgendwie toleriert hat, was halt irgendwie das Geld da war und so, wo sich Leute jetzt denken, na, ob ich da nochmal was für ausgebe für irgendwie den 500. Remake von irgendwas, wenn's Geld knapp ist. Und solche Dinge. Es wird spannend auf jeden Fall. Also so Sachen, wo man sich denkt, die sind eigentlich für die Ewigkeit gemacht, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Das kann gut sein, dass die in nächster Zeit sich dann verabschieden mal. Aber ja, ob das dann wirklich so eine gute Entwicklung ist, wer weiß. Ne? Also, meinst du jetzt Hollywood-Produktionsstudios oder was? Ja, oder halt eben auch jetzt New York Times, die restlichen Zeitungen halt, die es noch gibt und so. Also es sind ja alle möglichen Dinge, die da schon ja, länger halt... Wie haben die Zeitungen denn in den letzten Jahren überhaupt über Wasser gehalten? Ich würde argumentieren, die sind schon vor einiger Zeit verschwunden und sind durch alternative Nachrichtenseiten ergänzt worden, aber nichts hat sie wirklich ersetzt. So, das ist ja das Problem, was wir haben. Ja, sowas wie, was früher, man hatte früher eine ordentliche Redaktion, man hatte Journalisten, die ein Budget hatten, die auch mal ein halbes Jahr an der Story länger investigativ arbeiten können oder so. Das gibt es jetzt ja auch, allerdings sind das meist dann, ja, irgendwelche Joint Ventures mit irgendwelchen Unternehmen, die dann, ja, irgendwelche politischen Sachen sollen durchgedrückt werden. Das ist ja das vor einiger Zeit passiert. Ne? Das beste Beispiel ist auch die Washington Post. Die hat der Bezos gekauft und jetzt können wir uns alle angucken, was daraus geworden ist. Ne? Wäre vielleicht besser gewesen, sie wäre weg, verschwunden vom Markt, weil sie hat jetzt halt immer noch diesen alten Glanz von früher, den guten Ruf, den sie nicht mehr verdient hat. Ja. Apropos guter Ruf, den es nicht verdient hat. Hate Aid. Hate Aid ist ja dieses wunderbare Ding, die jetzt irgendwelche Leute verklagen wollen, um sich dann dadurch zu finanzieren, was eine super Idee ist. Ganz tolle Idee. Stellvertretend für Die andere Leute Leute verklagen und dann irgendwie das einstreichen. E-Mails zum Beispiel von der Luisa Neubauer, hat sie in ihrem Buch erwähnt, werden komplett von Hate Aid vorher gescannt und jede einzelne Person, die Sachen schreibt, die haram sind, die wird verklagt. Also, Ja, ja. toll, ne? Das klingt für mich klingt das nach offene Gesellschaft auf jeden Fall und Freiheit und Fortschritt und gute Debattenkultur, würde ich sagen. Ja, das Oder sollte was man meint auch, ihr? bräuchte man auf der nicht progressiven Seite auch so eine Plattform und dann Nee. Outrage-Bait raushauen und dann direkt verklagen alle. Ja, nicht wirklich. Ja, das wäre schon Aber lustig. die Nimm jetzt Heinis mal wird's auch die. nicht geben. Also ich meine, das ist sowas ist hier eine Gefahr für den Rechtsstaat. Na, liebe Leute. Also unmöglich ist das. Und auch dieses hier, was hier natürlich gemacht wird, kalkulierte Hasskampagne in größten Großbuchstaben zu diesem Thema Panorama geht nochmal mit Don Alfonso und so, ist natürlich auch wieder einfach nur replizieren von diesem ganzen Narrativ der Ablenkung mit Wiederholung von diesen ganzen Anspielungen, dass das angeblich ja als, wie man diese Überschrift ja schon liest, eine kalkulierte Hasskampagne halt eben ist, was aber durch nichts zu beweisen ist. Es wird halt wieder gesagt, es gäbe da irgendwelche Akteure, die darauf warten, dass sie da ihre Marschbefehle irgendwie bekommen von den Leuten. Und das kann man natürlich nicht belegen. Und die belegen es auch nicht. Aber es wird halt gesagt und es ist in der Welt. Und weil man es ja auch nicht widerlegen kann, kann man das dann wahrscheinlich machen. Keine Ahnung. Weil man sagt ja nicht, dass irgendwie der Alfonso was macht. Man sagt ja nur, dass der die Leute da halt sein Publikum gibt und die machen dann was. System Don Alfonso halt. Und also, ja, fertig machen von Leuten, Verleumdung eigentlich. Aber halt, ja, Profis, ne, die natürlich wissen, wie das natürlich geht. Und im Prinzip ist es die gleiche Leier, die wir ja schon seit Gamergate und so haben, wo das ja auch schon so war, dass es im Prinzip die Leute das der anderen vorgeworfen haben, was sie selber halt betrieben haben, Leute fertig machen wollen, Leute wegmobben wollen. Ja. Hate Aid. Ganz toll. Stellungnahme der Redaktion zu dem Thema Bundeswehrmonat von Panorama. Die haben sich jetzt hier nochmal geäußert. Und ja, wollen wir nochmal reinschauen, was sie hier sagen, weil das ist natürlich ganz interessant zu dem, was jetzt an allen Seiten gekommen ist. Also ich habe mir sein Buch geholt. Also. Ja, das dann nochmal, wie heißt, irgendwas mit Führung? Irgendwas mit Führung. Ja, warte, ich muss kurz mein Kindle öffnen. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich habe mir auf jeden Fall sein Buch geholt. Minuten handeln. Ja, auf jeden Fall sagen sie hier, dass sie den schon länger angefragt hätten und er hätte dann irgendwie verwiesen an seinen. Innere Führung heißt so, ja. Ja, ans Verteidigungsministerium und da hätten sie dann auch angefragt und da hätte er sich dann nicht geäußert und angeblich hätte er dann auch schon vorher über seine Dienststelle erfahren, dass es irgendwelche Vorwürfe gegen ihn gibt. Und ja, deswegen sei das wohl alles in Ordnung laut Panorama. Und uns wurde vorgeworfen, es gebe nur um ein paar Likes. Und ja, und dann meinen sie jetzt hier, es geht darum, dass es über einen langen Zeitraum eine Bekanntschaft zwischen Oberstleutnant Brunert und dem Anhänger der Identitären und so weiter bestanden hat. Und da will ich schon mal sagen, das ist eine sehr freie Auslegung des Wortes Bekanntschaft. Also. Und dann sagen sie, mindestens 8 Mal hätte der seit 2017, wahrscheinlich haben es die anderen noch rausgesucht, Fotos und Beiträge mit gefällt mir kommentiert, wo der Brunner ja sagt, dass er einfach diesen Hashtag da irgendwie gefolgt hat und da dann einfach Sachen halt mit gefällt mir markiert hat und da halt eben nicht das alles sich genau angeguckt hat. Und das kann man ja auch kritisieren, aber Bekanntschaft, ja, also er sagt es auf jeden Fall anders und eine Bekanntschaft nachgewiesen haben sie auch nicht. Von daher finde ich das eigentlich, ist es keine gute Verteidigung hier von Panorama. Scheinbar soll er ja auch irgendwo auf einer Burschenschaftenvereinigung aufgetreten sein, habe ich gehört. Ja, da hatten wir auch letzte Woche drüber geredet. Das war ja dieses Ding, wo alle möglichen anderen Leute auch irgendwie schon gesprochen hatten. Ja. Und wo er ja auch irgendwie zu gesagt hätte, dass er da den über seine Einsatz in Afghanistan hätte reden wollen und die halt auch da nicht drüber reden wollten, sondern über irgendwelchen anderen Kram mit Staatspolitik und so und denen das auch nicht interessiert hätte und dass er da dann auch nicht wieder auftreten würde. Aber das, was sie halt daraus gemacht haben, so nach dem Motto, haha, Schachmatt, Rechtsextremismus, ist halt weit hergeholt. Also tut mir leid, auch wenn das, auch wenn diese Burschenschaft sicherlich nicht dem linken Spektrum angehört. Ja. Und dann mit diesen Büchern hier, also ich weiß ja nicht, ob man das alles kennen muss, ob man das alles genau gesehen haben muss oder so. Also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wer Jean Rapierpeil ist. Aber ja. Ich kenne den nicht und ich lese mich seit einer Zeit durch die neue Rechte der Franzosen durch. Also. Ja, da wird halt sehr viel vorausgesetzt. Ne? Das mit dem Antaios Verlag kann man vielleicht mal irgendwo gehört haben, ja, aber sie wird ja explizit damit sich verteidigt, dass gesagt wird, ja, da waren aber Hashtags, die zwar nicht eindeutig, aber der identitären Szene zugewiesen werden können. Woher soll man die denn kennen, wenn man die... Namentlich halt eben dieses Defend Europe. Und selbst wenn er das kannte, ist er immer noch nicht gesagt, dass er das überhaupt gesehen hat, weil das war ja nicht so, dass da jetzt 5-mal Defend Europe darunter stand. Sondern also es wird sehr viel, man merkt halt, da wird mit sehr vielen bösen Willen gearbeitet. Ja. Ja, auch wenn es halt bestimmte Sachen gibt, die da zu bemängeln sind, wird da nicht mit genug Augenmaß gehandhabt. Ich meine, der Herr, der ist jetzt versetzt worden, ist mittlerweile noch was anderes mit dem passiert? Habt ihr da was mitbekommen? Nicht, dass ich wüsste. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, ne. Ja, ich meine, gut, wenn er dann jetzt so negativ behaftet ist in den sozialen Medien, ist es vielleicht auch nicht gut, wenn er dann weiter da die Bundeswehrpropaganda verbreitet, ne? Ist ja irgendwie nicht förderlich. Ich hoffe mal, dass dem Herrn weiter nichts geschieht, weil hier ist ja, es ist ja ein Fauxpas höchstens, ne? Ja, dann dieses Ding mit dem leider Social Media, ja, also das würde ich ihnen halt geben, dass sie das, dass sie davon ausgegangen sind, weil das irgendwo stand. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo egal, ne? Also, und was ich vor allem, das steht jetzt zwar hier nicht drin, aber was zum Beispiel bei Twitter auch behauptet wurde, wäre, war, dass es irgendwie Rechte von der FDP darauf hätten hingewiesen hätten, dass der Typ ja nicht wirklich Leiter Social Media wäre. Und das weiß ich ganz genau, wer mit Rechte von der FDP da in diesem Fall gemeint war. Nämlich wahrscheinlich die Ann-Christine, von die bei Twitter ziemlich viel zum Thema Bundeswehr immer twittert, die wir ja auch schon ein paar Mal hier in den Quellen hatten bei uns. Die ist rechts. Und also wenn die rechts ist, dann bin ich der Kaiser von China. Also, dann bin ich ultra reaktionär, wenn die rechts ist. Ja. Und dabei versuche ich mich am Liberalismus. Also. Nur nicht den weichgespülten. Ja, es wird vorgeworfen, wir hätten seine Existenz zerstört bzw. Rufmord begangen. Ja, nein, sowas haben Medien noch nie gemacht. Von mir wird euch das vorgeworfen zum Beispiel und wird auch nach wie vor euch vorgeworfen, weil er halt eben, wie wir ja eben auch schon gesagt haben, diese Sachen halt im möglichst schlechten Licht da präsentiert hat, so als wären das Tatsachen. Ich würde sogar die Doppelrufmordanklage annehmen. Also einmal Rufmord gegenüber dem Böhnert und einmal Rufmord gegenüber der Profession des Journalismus. Ja, ich fand es auch eigentlich lustig, dass das überhaupt gar kein Thema jetzt bei ZAPP war diese Woche. Ist ja auch vom NDR. Normalerweise sind die ja immer ganz, ganz, ganz groß da drin, ihre Leute da in Schutz zu nehmen. Aber irgendwie hatten sie das wohl nicht auf dem Radar. Haben sie sich vielleicht auch gedacht, ist schon Gras drüber gewachsen, weil die Nummer, lass mal lieber nicht wieder ausgraben oder so. Aber auch das mit dem Head of Social Media, es ist nicht so, dass auf Bewerbungen 25% der Leute die Sachen ein bisschen besser darstellen, wie sie tatsächlich sind. Also, ja, ich würde ihm das jetzt auch nicht wirklich so als unbedingt unverzeihbare Charakterschwäche irgendwie auslegen. Es ist halt schon Angeberei auf jeden Fall, sich schmücken mit Federn, mit denen man eigentlich nicht, die man eigentlich nicht hat. Aber ja, und deswegen, ne, ich gestehe denen das ja hier auch zu, dass sie das dann einfach angenommen haben, dass das stimmt, wenn er das so von sich behauptet. Aber das Lustige ist ja, die anderen Sachen, die er alle behauptet über seine politische Einstellung und so, die glauben sie mir auch nicht. Von daher weiß ich eigentlich nicht, warum sie ihm das denn geglaubt haben. Keine Ahnung. Mal so. Ja, aber meistens nach war das halt schon, also vielleicht jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ist er auch einfach nur einer gewesen, den man jetzt gerade irgendwie hatte, um irgendwie der Institution Bundeswehr ein bisschen was ein bisschen Schmerz zu fügen oder so. Der war doch auch bei der Republika unterwegs. Also kein Wunder, dass der. Ja, das kommt gleich noch. Da nehmen sie nämlich auch noch Bezug drauf. Weil diese Parallele haben ja diverse Leute gezogen, wie letzte Woche auch. Auf diesen Auftritt da bei der Republika. Und es wird nahegelegt, Autoren wie Caroline Walter, also die Autorin von diesem winzig kleinen Panorama-Beitrag da, seien linksradikal oder linksextrem. Das ist nicht nur falsch, hier fehlt auch jeglicher Beleg. Wenn man jemanden auf Twitter folgt, ist das eben kein Like. Wisst ihr Bescheid, sondern eine Art Abonnement. Es kann durchaus zur Informationsgewinnung dienen, gerade bei Journalisten, die Journalisten bei Panorama informieren sich auf diesem Wege in allen politischen Bereichen natürlich auch links außen, was ich unter normalen Umständen sogar sagen würde, das stimmt, also würde ich schon sagen, aber auf der einen Seite ist es eben kein Like, also die Leute hatten ja auch dieses Ding ausgegraben, wo die Reschke da ironisch diesen NPD-Beitrag da geliked hat. Ne? Ja, aber von der A-Stiftung weiß ich, dass Ironie im Grunde Hassverbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Ja, also, das auch noch, natürlich, ja. Und dann ist es einfach, tut mir leid, also euer hier Faktenfinder-Mensch, nicht nur, dass in diesen ganzen Sachen komischerweise immer nur diese linken Narrative irgendwie verteidigt werden, der hatte ja schon mal so ein feine Sahne-Fischfilet da, die ja auch regelmäßig zu Gast sind in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sachen, da irgendwas rausgetwittert mit Antifa und so. Also, wenn ihr das gerne behaupten wollt, dass da keine Sympathie bestehen würde zu links außen bei euch da im öffentlichen Rundfunk, also ich weiß nicht, was ihr glaubt, wer das glaubt. Also, dafür haben die Leute in den letzten Jahren auf jeden Fall viel zu viel schon mitbekommen von euch. Ich weiß, ihr wollt euch da immer noch gerne hinstellen und sagen, hier, wir sind objektive Journalisten und so, dann mal am dritten Tag der Woche, damit man eure Sachen auch weiterhin ernst nimmt. Aber ja, es wäre auch einfach ein bisschen aufrechter, wenn sie sagen würde, ja, wir sind progressiv, ja, wir haben einen linken Touch, so sind wir halt, das ist inklusiver. Ich fände es ehrlicher, wenn sie das so irgendwie formulieren würden, wie als ob sie immer noch so tun, als ob sie neutral sind. Weil das sind sie einfach nicht. Also ja. Jeder kann das sehen, der sich damit noch eine Weile beschäftigt. Also. Dann, um bei dem Beispiel von Caroline weiterzubleiben, weder hat sie gefällt mir unter Werbung für Extremisten gesetzt, noch hat sie persönliche Kontakte zu Radikalen. Aber der Typ hat persönliche Kontakte, oder wie? Oberstleutnant Marcel Bohnert hat in seinem Fall beides dagegen schon öffentlich eingeräumt. Wo ihr jetzt hier sagt, persönliche Kontakte, das ist auch schon wieder so ein, ja, wo ihr dann die 3 Likes mit meint oder die 8 meinetwegen. Und den einen Vortrag, den er gehalten hat, das sind die persönlichen Kontakte oder was? Ja, der persönliche Kontakt war wohl, dass er den kannte im Dienst und dann haben die sich aus den Augen verloren, aber er ist dem noch gefolgt auf Social Media. So hatte ich es verstanden. Das höre ich zum ersten Mal. So ist das ja überhaupt nur zustande gekommen, dass er die Sachen von dem geliked hatte. Nee, also laut ihm selber ist das so zustande gekommen, dass da so ein Hashtag drin war, dieser Bundeswehr-Hashtag, wo ich immer wieder vergesse, wie der hieß, und dass er solche Sachen einfach, die er da zu sehen bekommt, halt ständig liked, wenn dieser Hashtag da drin ist. Ja, es kann sein, dass ich was durcheinander bringe, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich was gelesen hatte, was er dazu gesagt hatte. Aber es weiß doch eigentlich kein Mensch, wer sich hinter diesem Pseudonym überhaupt verbirgt. Also, ich glaube, da irrst du dich. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann sein, dass ich mich irre. Ja. Und dann beschweren sich natürlich darüber, dass der Alfonso die Leute nicht gefragt hat, ob sie linksextrem sind, sondern sich nur irgendwelche Social-Media-Sachen von dem angeguckt hat. Was ja im Prinzip das Gleiche ist, was die auch gemacht haben, sich Social-Media-Sachen von den Leuten angeguckt haben. Klar, die haben jetzt irgendwie seine Pressestelle angefunkt, aber im Endeffekt läuft es auf selbe hinaus. Jetzt kommt die Republika-Sache. Es wird nagelig, Panorama und Anja Reschke hätten sich für eine Aktion Bonas bei der Messe Republika rächen wollen, um als Partner der Messe, bei der Anja Reschke aufgetreten sei, dieser beizuspringen. Ja, genau, das macht ihr, weil ihr seid einfach nur Leute, die sich in Szene setzen, ihr schreibt für eure Kollegen, ihr seid alle links angedreht und es ist einfach nur, komm, jetzt hauen wir dem auch mal auf den Kopf drauf und fabrizieren einen Skandal. Was anderes ist es nicht. Also in meinen Augen zumindest. In meinen Augen auch. Hierzu ist festzustellen, Anja Reschke war nicht bei dieser Messe. Damit ist auch der Rest der Verschwörungstheorie purer Unsinn. Ja, also... In dem Jahr war sie nicht da, oder was soll das jetzt ja heißen? Weil, also, dann war sie wahrscheinlich die einzige Journalistin in Deutschland, die nicht bei der verdammten Republika war. Weil ich habe meistens immer das Gefühl, also, ich meine, es kann ja nicht so sein, weil so viele passen da wahrscheinlich nicht rein. Aber manchmal kommt es mir echt so vor, als wäre alle Welt da. Also, wenn ich sogar irgendwelchen hannoveranischen Lokaljournalisten, den ich bei Twitter folge, wenn diese Republika ist, da von denen die ganzen Tweets lese, wo sie bei der Republika sind, dann denke ich mir wirklich, wer von euch ist eigentlich nicht bei der verdammten Republika gerade und hört sich da irgendwie die fünfte, den fünften Vortrag über den wunderbaren Marxismus an von hier, oder über die böse Hassrede, die immer nur gegen Frauen geht, oder diesen ganzen Krempel, den ihr danach in euren Zeitungen da alle wiederkäut, während ihr euch über Narrative aufregt, die irgendwie politische Narrative, die Wirklichkeit verzerren. Das ist ja überhaupt immer das Allertollste daran. Also ich fand es ja total lustig. Sitzt da rum und sagt, hier, gibt uns die politische Narrative, löffelt und löffelt und löffelt und käut das alles wieder. Aber bei den anderen Leuten ist es politisch, bei euch ist es einfach nur objektiver Journalismus. Und damit ist auch der Rest der Verschwörungstheorie purer Unsinn. Ja, vor allem zum Thema Verschwörungstheorie, also bei der Republika selber, da habe ich einen Vortrag mir angeguckt, Terroristen auslachen, wo man geschrieben hat und vorgetragen hat und halt ein Panel hatte, wo es darum ging, wie wichtig das ist, dass wir auf den nächsten Terroranschlag vom IS vorbereitet sind und dass wir da eine Kampagne fahren, dass wir die Terroristen auslachen. Und da macht Böhmi und die Heute-Show und tralala, IS bekennt sich, Hashtag, und plötzlich gehen alle Journalisten da drauf. Und ein paar Monate vorher konnte man sich das als Vortrag bei der Republika anhören, wo ein Haufen Journalisten im Audience drin saßen. Weil da ist ja Republika mit Journalistenverband, der sich da trifft. Und da ist dann halt auch so die Sache, so Leute, tut doch nicht so, dass nicht auf der Republika hier und da der eine oder andere Narrativ gespannt wird und dass das Dreh- und Angelpunkt ist, warum ihr da was gemacht habt. Also sorry. Also ich, keine Ahnung. Ja. Ja, und der hat das wohl in einem Bild-Interview gesagt, dass er den Typen kannte aus dem Einsatz. Okay. Dann frage ich mich aber, warum sie das nicht einfach hier so reinschreiben, wie das dann ist. Warum das dann so komisch alles formuliert wird. Aber. Ja, das wird ihre Narrativ viel mehr stützen, wie das Komische, was es sich da aus der Nähe. Ja, also ohne Scheiß. Wenn die das wortwörtlich da so reingeschrieben hätten, dass der ja zugegeben hat, dass er den Typen kannte, im wirklichen Leben, weil die immer im Einsatz gewesen sind oder so, dann würde ich mich da jetzt nicht hinstellen und sagen so, ja, was wollt ihr denn jetzt schon wieder mit dieser merkwürdigen, schwammigen Formulierung hier irgendwie unterstellen? Aber, vielleicht können die ja schon gar nicht mehr die Sachen so formulieren, wie sie sind. Das ist schon so drin. Ja, die haben halt ihre verklausulierte, damit man halt verklagt wird, komische Behauptungen, die insinuieren, ohne direkt zu benennen. Ja, Also, eben. das ist eigentlich journalistisches Handwerk, ist so zu schreiben, dass du Dinge behauptest, die nicht stimmen, ohne dafür verklagt werden zu können. Das ist das Ja, ganze das Gefühl Handwerk. habe ich Also, wirklich, ja. Also das Gefühl haben wir ja hier, denke ich mal, alle seit den ganzen Jahren, wo wir uns diesen ganzen Quatsch hier schon immer wieder durchlesen. Genauso wie halt eben, genau, wenn ich das hier lese. Anja Reschke war nicht bei dieser Messe. Da weiß ich schon ganz genau, die meinen in dem Jahr. ja, da gibt es auch irgendwie so ein Beispiel. Ja, er hat nicht den Handschuh getragen, während ihn erschossen hat. Und deswegen kann er ihn nicht erschossen haben. Irgendwie sowas. Ja, genau, OJ oder wie? Ja, und Kritik an der Expertin Natascha Strobel. Ja. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin und eine anerkannte Expertin. Anerkannt von wem? Von euch, von mir nicht. Die regelmäßig auch von anderen Medien interviewt wird. Ja, das ist eine wahre Aussage, das stimmt. Das hat aber nichts damit zu tun, ob sie wirklich eine Expertin ist. Beispielsweise vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dem Deutschlandfunk oder der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger. Ja, die das scheinbar auch in der Auswahl ihrer Experten meines Erachtens nach keine gute Auswahl treffen. Frau Strobel verfolgt die Entwicklung im Rechtsextremismus in Europa schon seit einigen Jahren und ist Mitautorin des Handbuchs über die identitäre Bewegung. Ja, wo ich mir überhaupt keine, was ich zwar nicht gelesen habe, aber wo ich mir ehrlich gesagt nur drunter vorstelle, irgendwelche Vorwände und Gründe, um Leute aus dem Diskurs auszuschließen, weil man sagt, ja, das ist jetzt was, was die identitäre Bewegung eventuell sagen würde, und das ist was, was die identitäre Bewegung eventuell sagen würde, sowas wie Defend Europe zum Beispiel, oder es gibt eventuell ein Problem mit Islamismus oder so. Und das halt eben dann zu übertragen auf Leute, die mit der identitären Bewegung überhaupt nichts zu tun haben und die irgendwelche Schlüsse, die eventuell auch schließen, aus ganz anderen Gründen schließen, aber damit dann halt eben zu sagen, die sagen dies, die sagen das. Und mit anderen Worten, das ist alles eins, es ist Sympathiebegründung, genau, mit anderen Worten, genau dieselbe Scheiße, die ihr da mit dem Bernhard gemacht habt. Das erwarte ich, wenn ich mir dieses Buch durchlese. Expertin. Außerdem ist sie Expertin für Sprach- und Strategiemuster in den neuen Medien, genau. Sie ist Expertin für, ich sage euch genau, ich sage euch ganz genau, was wohin führt und was wir nicht mehr alles sagen dürfen. Und Experte wahrscheinlich, für Gedankenleserei. ja. Natascha Strobe wurde von Panorama früh angefragt um ihre Bewertung der Belegelage. Belege! Und zwar mehr als nur zwei Likes. Zwei, drei Likes, ja, nämlich acht einzuholen. Eine frühe Klärung der Einschätzung von Experten ist mitten in der Recherche unerlässlich, um zu überprüfen, ob ein berichtenswerter Sachverhalt besteht. Ja, genau, und dafür habt ihr euch die Tante geholt, von der ihr wusstet, dass sie euch genau das liefert. Nämlich den Vorwand dafür, warum ihr die Scheiße macht. Weil ohne diesen komischen O-Ton, der überhaupt nichts mit nichts zu tun hat, nichts bedeutet, hättet ihr das nämlich überhaupt nicht publizieren können. Und so könnt ihr sagen, hier, wir sind Journalisten, guck mal da, wir haben eine Expertin gefragt. Und die hat auch gesagt, das ist total richtig und wichtig, was wir hier machen. Sie hatte keinerlei Einfluss auf Beitragsgestaltung, ja, das sagt auch keiner. Aber ihr wisst genau, welchen Talking Point ihr von der kriegt und deswegen habt ihr die auch einbestellt. Und Inhalt noch hat sie Herrn Wörner als Rechtsextremisten bezeichnet oder seine Entlassung gefordert. Nee, hat ja auch keiner gesagt. Aber Moment mal, ich muss noch mal einhaken hier. Die Einschätzung von Experten ist mitten in der Recherche unerlässlich. Sie hatte keinerlei Einfluss auf die Beitragsgestaltung. Ernsthaft. In einem Satz nach dem anderen schreiben die sowas. Ja, Meine Güte. was sie damit halt meint, ist wirklich wortwörtlich, dass sie quasi diesen Beitrag nicht schreibt. Das meinen sie damit nur. Was anderes meinen sie damit nicht. Aber es ist ja auch so, dass es halt umgekehrt so läuft, dass natürlich die Leute genau wissen, was sie von der Strobel für Expertise bekommen. Und das ist genau die Expertise, die sie gerne haben möchten. Und deswegen fragen sie die halt an. Und deswegen braucht die auch nichts, da einen Einfluss drauf zu haben. Ja. Hier wird unter anderem vorgehalten, sie sei bei Antifa Kiel aufgetreten. Das ist falsch, dort ist sie nicht aufgetreten. Das ist schon das, was wir uns letzte Woche halt gedacht haben. Ja, dass sie da wahrscheinlich meinen, die war über Zoom zugeschaltet oder irgend so ein Krempel, der so einen Satz halt eben zu einem wahren Satz macht, aber trotzdem halt die Realität verschleiert. Ebenso wie ja auch nicht, wie oft behauptet im Panoramafilm, sondern im Online-Text. Ja, das ist aber auch Wortklauberei eigentlich. Solche Fehler, wie sie beispielsweise in der Welt veröffentlicht wurden, resultieren wohl aus dem Missachten jeglicher journalistischer Standards. Ja, Ja. jeglicher. Im Solche Grunde weiß die Welt nicht, wie man Journalismus macht. Also. Kleinigkeiten, solche Haarspalterei resultiert wohl auch im Missachten jeglicher journalistischer Standards. Wie beispielsweise der Anfrage der Gegenseite Panorama wurde vom fraglichen Autor zu keinem dieser Vorwürfe angefragt. Ja, weil ja auch euer Beitrag, den ihr vorgelegt habt, ja erstmal was war, ne, wo man sich dann mal ein paar Gedanken zu machen kann. Also würde ich schon sagen, aber gut. Und Jemand, der auf der Journalistenschule war, möge mich da eines Besseren belehren, ob das okay ist oder nicht. nochmal generell zum Thema Journalismus. Wenn Journalisten tatsächlich wichtig oder weise wären oder gute Informationen hätten, dann würden wir wesentlich mehr Menschen sehen, die also Milliardär geworden sind, die eine journalistische Ausbildung haben. Und davon gibt es so gut wie niemanden. Also denkt da mal drüber nach, warum wir keine Superreichen haben, Ja, ob das die so mit wirklich jetzt Journalismus. dem ganzen Volk, das weiß ich jetzt nicht. Also, Doch, also nee, ich meine, ich nee, ich meine nur, da bin ich weil. eigentlich viel zu sehr bei hier diesem Typen, der The Wire und so geschrieben hat, der war ja auch Journalist. Und dass halt eben diese ganzen wirklichen Schweinereien irgendwo ablaufen, wo es halt komplett unglamourös ist und so. Und wo auch keiner groß Interesse hat, sich da irgendwie hinzuhocken, um sich bis 1 Uhr morgens in irgendwelchen Board-Meetings von irgendwelchen sozialen Brennpunkten da irgendwie anzuhören, was die Leute da irgendwie faseln. Und wo auch die New York Times keinen hinschickt. Irgendwo in der Pampa, da irgendwo. Ich will nur Journalismus generell fertig machen. Ich gehe an mich. Das ist mir wichtig und richtig. Ja, mir nicht. Mir wäre es eigentlich recht, wenn man den ganzen Krempel irgendwie retten könnte, aber das geht auf jeden Fall nicht mit Kulturkampf. Also nicht mit Kulturkampf, aber natürlich auch nicht mit Profitkampf. Ja, Das wobei auch nicht. der Kulturkampf, also es gibt ja die Theorie, dass der Kulturkampf nur deswegen entstanden ist, weil mehr Nachrichten verkauft werden müssen und immer weniger Leute überhaupt Nachrichten folgen. Und dass sozusagen die Zuspitzung von den Konflikten innerhalb des Kulturkampffeldes nur mit Auflagen zu tun hat und mit Ja, Wichtigkeit. halte ich für durchaus plausibel. Ja. Ich meine, hat man ja auch gesehen in vielen Zusammenhängen, wenn man dem Tim Pool glauben kann, ist ja damals auch so gelaufen, dass die Leute bei Weiß aufgeschlagen sind und gesagt haben, hier macht man Linkskram. Weil Weiß war ja von Gavin McGinnis und Konsorten. Das war ja nicht wirklich ein linkes Medium. Aber die hatten halt irgendwie das Gefühl, dass sie damit richtig Reibach machen können und haben sich dann da umgeswitcht. Und ich habe mich ja auch schon mehrfach darüber ausgelassen, dass dieses Wort Weiß ja eigentlich Laster bedeutet und dass diese Zeitung dann irgendwie da jetzt sich so ein Moral-Image gegeben hat und Feminismus-Kram mit dem Wort Laster als Bezeichnung. Aber ja. Ja, nochmal danke an Dorky Dog im Chat für den Hinweis mit dem Bildinterview. Und ja, diese ganze Stellungnahme ist ja ganz schön daneben gewesen. Hätten sich kürzer fassen sollen. Viel zu viel Angriffsfläche haben die gegeben. Aber jetzt nicht diese Stellungnahme hier, sondern das eben Ja, nee, die von. vorige wegen dem Panorama-Gate-Zeugs. Ja, von wem war das? Das war das von Mars, ne? War das irgendwer gelesen? Ach so, Oh nee, das wollte ich besser. oh. Und dabei war es dem Mars besonders wichtig, dass es einer von uns Dann liest. lesen wir Heide, jetzt Rotte. mal, wa? Ja. Ach nein. Anzeige gegen Geisel und Geisel ist der Name von irgendwem wahrscheinlich. Und Slowik gegen Strafvereitelung im Amt. Polizisten, die eine Straftat beobachten, dürfen die Täter auch dann verfolgen, wenn diese in ein Privathaus flüchten, nicht in Berlin, wenn es um Objekte Linksradikaler geht. Innensenator und Polizeipräsidentin wurden deshalb jetzt angezeigt, okay? Ja, weil man befürchtet, dass es Unruhen gibt, wenn man in der Riegerstraße jemandem hinterherläuft ins Haus rein. Okay, und so. Und das haben die dann da verfügt, dass man dann die nicht verfolgen soll, und deswegen haben sie jetzt diese Anzeige, oder wie? Genau. Also. Und die Riga, die ist ja Hausbesitzer und tralala, und die hatten wir auch schon öfters. Also, dass sie da auch zum Teil die Leute in den Hinterhalt hocken und dann mit, also locken und dann mit Steinen bewerfen und so Sachen. Also. Ja, nee, die Gegend kenne ich sehr gut. Leider. Ja, und konkret ging es hier darum, dass es wohl eine neue Anordnung gab, dass die Polizisten jetzt nicht mehr vom Gericht eine Genehmigung brauchen, jedes Mal, wenn sie jemanden verfolgen, der in eins von diesen besetzten Häusern flieht. Ja, weil das ist anscheinend eine Taktik, die da genutzt wird, dass halt, wenn die Leute vor der Polizei wegrennen, dass sie halt in eins von den besetzten Häusern fliehen, und die Besetzer sagen dann, nee, du darfst nicht rein, wir kennen unsere Rechte, und ja, das ist ja die Standardsituation dort, ne? Dass du halt die ganze Besetzerszene hast, die ja auch von Leuten wie dem Ströbele extrem gefördert werden. Ja, den habe ich da oft gesehen bei irgendwelchen Sachen, da kam der dann mit seinem Fahrrad an, und das Fahrrad von dem haben die Demonstranten alle schön in Ruhe gelassen. Logisch, ne? Ja, der ist ja immer gekommen und hat geguckt, dass die Polizei nicht über die Stränge schlägt, wie er es ausgedrückt hat. Ja, ist ein etwas längerer Artikel, würde ich sagen, ist dann wohl eine Leseempfehlung über die aktuellen Verhältnisse von der Riga. Werde ich mir auch nochmal angucken. Das ist schon heftig, dass die angezeigt werden wegen Strafvereitelung im Amt. Also, ja. Berliner Kiez-Kneipe-Syndikat, lauter und aggressiver Protest gegen Räumung, Polizei greift hart durch. Bei der News, also ich habe mir das Video noch angeguckt und halt zugeschaut und so, und das war aber auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wie beeinflusst jetzt das mein Leben irgendwie positiv oder negativ, dass ich davon weiß, dass in Berlin irgendwas Degeneriertes passiert. Ich, keine Ahnung, ich Syndikat. Die bezahlen ihre Miete nicht mehr, und dann werden sie rausgeschmissen, und ein Haufen Leute kommen her und bewerfen die Polizisten mit bösen Wörtern. Und ich weiß nicht, ob sie auch Steine geworfen haben. Im Artikel stand es auch, Steinwürfen. Und ja, aber halt Berlin, ich keine Ahnung, also normal, also bei mir hier in Stuttgart, da gab es auch mal ein Jugendhaus, wo dann auch die ganze linke Szene sich da zusammengerottet hat und das beschützt hat. Und dann wurde das gestürmt, und da kam sogar das SED, also Sondereinsatzkommando, Sondereinsatzkommando, und hat dann die Leute da rausgetragen und rausgeholt, und dann hieß es, ja, wir wurden von der Stadt marginalisiert, und wir haben jetzt PTSD und wir sind traumatisiert, weil die Staatsgewalt so krass eingegriffen hat, und die haben die ganze Zeit demonstriert und tralala und Stimmung gemacht, dass dieses arme Jugendhaus doch zu schützen und zu retten sei. Und was hat die Stadt gemacht? Die hat es abgerissen, komplett neues Ding hingestellt, was nicht so hart versüfft ist, was genau dieselbe Funktion hat wie vorher, wo man einen riesen Polizeieinsatz auslöst für die Stadt, baut ein Jugendhaus aus. Also, wow. Also, das ist halt linker Protest. Hauptsache dagegen. Hauptsache, weiß nicht. Miete nicht zahlen und rausfliegen. Das hier, das war ein sehr guter Artikel. Die FDP braucht eine Frau. Da also, haben wir ja schon wieder einen Dissens. Weil ich fand ihn gar nicht so gut. Nein, ich meine das ironisch auf okay. Die Art und Weise, dass ich es nicht, also der Autor selber, Erwin Juretschitsch, der hat auch die Taz gegründet und Grüne Alternative Liste, hat er mitgearbeitet, Europaparlament, war Redakteur beim Spiegel, war bei der Berliner Tageszeitung Der Morgen, also Unternehmer und erfolgreich, und jetzt ist er Risikokapital-Heini, und er hat einen Artikel geschrieben. Und das beeindruckt dich irgendwie ungemein, ja. Weißt du, und also sein Lebenslauf hat mich beeindruckt, aber ich verstehe nicht, wie er auf den Artikel gekommen ist, wo er dann irgendwas über Geopolitik hier und da schreibt, USA und China, und dass wir unbedingt Europa brauchen und dass wir zerrieben werden, und dass die japanische Notenbank davon spricht, dass Deutschland und Europa nur lächerlich verschuldet seien und wir mehr Schuldenquote brauchen. Und ich mir einfach nur dachte, ich komme da geistig mit. Wenn das Politik in Deutschland ist, weiß ich nicht, ob ich jemals richtig Politik machen kann. Also von der Seite her kommentieren, ja, aber einfach in diese Geisteswelt ankommen, die in dem Artikel beschrieben worden sind. Ich dachte mir, ich komme einfach nicht fit. Also das war genauso wie bei Schattenjahre, die Rückkehr des politischen Liberalismus, wo der Lindner darüber halt geschrieben hat, wie man irgendwie die FDP retten kann, wo ich einfach sage, wenn das Politik ist, ich schaff's nicht, ich kriege das geistig nicht unter. Ich kann von der Seite rufen, gelbes Team, toll, aber Politik selber machen, dazu ich krieg's nicht hin. Also richtig komischer Artikel. Alter. Ja, das ist schon wahr. Also es gibt viele von so Sachen, die halt in so einem Grundrauschen irgendwie drin sind, ne? Und wo man auch erstmal schwer gegen ankommt, wo man erstmal ziemlich komisch dasteht, wenn man so sagt, so, ja, ich weiß ja nicht, ob das alles so eine gute Idee ist, ne? Also ich meine, das habe ich ja auch erfahren. Also ich bin ja jetzt schon seit 2009 in politischen Parteien. Gut, anfangs war es natürlich in der Piratenpartei, was sowieso so ein bunter Haufen alles Mögliche war, wo, ja, so jetzt kein wirklicher Hauptstrommeinung sich erstmal entwickelt hatte, bis dann es halt probiert wurde, das mit der progressiven Sache zu machen. Und an dem Backlash dazu ist das Ding ja dann quasi so ziemlich kollabiert und an dem ausbleibenden Erfolg damit. Und jetzt halt FDP, und das ist schon wahr, also du wirst dann halt da natürlich gefragt irgendwie, ja, was ist denn jetzt mit, wie viel Aktien braucht man denn jetzt für unsere Altersvorsorge und so ein Zeug? Und wenn du den Leuten dann da was erzählen willst von Meinungsfreiheit und ich meine, gut, so mittlerweile das Wortchen Cancel Culture ist ja schon mal ganz positiv gewesen, auf jeden Fall diese Woche, dass so ziemlich sämtliche Leute, inklusive diverse FDP-Bundestagsabgeordnete, diesen Begriff Cancel Culture plötzlich verwendet haben und auch in einer Art und Weise, dass man halt sieht, Leute merken, dass es da wirklich ein Problem gibt. Und man sich über diesen Zeitartikel, den wir, glaube ich, jetzt hier auch nicht drin haben, wo es ja so hieß von wegen, ja, Cancel Culture gibt es eigentlich gar nicht, man den Kopf darüber geschüttelt hat, weil das eigentlich ziemlich offensichtlich ist, ne? Dass es immer weniger möglich wird, über, ja, gewisse Positionen zu vertreten und auch Positionen zu vertreten, die vor ein paar Jahren absolut liberale, wenn nicht sogar linke Positionen gewesen wären. Also ich, bei mir selbst merke ich das halt eben auch schon so oft bei so vielen Dingen, schon alleine mit dem Atheismus-Kram, da weiß ich ja noch, dass das so ein bisschen meine politische Taufe war, dass ich eigentlich als allererstes mir irgendwie gedacht habe, dass dieses Verhältnis, was wir hier in Deutschland haben von Staat und Kirche, dass ich das nicht so für schlau halte, bevor ich überhaupt auf irgendwelche anderen Trichter gekommen bin. Und da halt eben diese ganzen Leute, die da anfangs auf meiner Seite waren, das waren alles total linke Leute. Also da war fast kein Konservativer dabei, weil halt eben die konservativen Leute eigentlich eher der Meinung sind, dass natürlich diese Religionssache eine gute Sache ist und dass das alles in den Staat reingehört und so. Also mit Glück hattest du mal ein paar Freikirchler vielleicht, die dann der Meinung waren, dass zwar Religion schon prima ist und so, aber dass es halt vom Staat nichts dann, also dass der Staat da der Kirche nicht reinzureden hat, umgekehrt halt eben auch nicht. Aber das war's dann auch schon. Das waren so die einzigen Konservativen, die dann da waren, und die haben es dann meistens auch nicht lange ausgehalten mit den anderen, weil die halt denen zu link waren. Und das hat sich halt unglaublich zerfasert mit wie man dann da plötzlich irgendwie dieses ganze Feminismus-Themen und dieses ganze Zeug da irgendwie reingebracht hat. Dieses, genau dieses progressive Ding, was jetzt einen Keil in alles reinschlägt, ne? Und ich habe halt schon so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt über diese Cancel-Culture-Geschichte jetzt schon so ein, ja, schon, ist eigentlich falsch gesagt, aber jetzt mittlerweile dann endlich mal so ein bisschen diesen Bereich erreicht hat, wo die Leute das dann mal merken und dann hoffentlich auch mal irgendwie nicht dieses Ding von wegen so, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber eigentlich ist es ja schon richtig, dass wir die Leute hier unter ausschließen wegen Thomas Kemmerich, der so furchtbar ist und mit der AfD zusammenarbeiten will oder was sie sich dann irgendwie zurechtfantasieren. Aber ja. Kemmerich, Alter. Kemmerich war ja Dammbruch, ich sag's dir. Ja, totaler Dammbruch. Und hatte nichts mit Cancel Culture zu tun, gar nicht, sondern. Genau, und was wir jetzt ja auch überhaupt nicht erleben, ist, es hat ja jetzt der Boyans gesagt, wir arbeiten jetzt mit der Linkspartei zusammen, das ist, können wir uns jetzt vorstellen. SPD-Linkspartei. Ja, super. Ne, also. Linkspartei, geil, ne? Also guck ich mir diese Strategiekonferenz von denen an, der Antikommunismus, der ist so schlimm, dass man sich den jetzt wieder hier hat, das hätten wir ja nicht gedacht und wir müssen irgendwie Geld und irgendwelche Geheimnisse irgendwie an frei rumschwebende, gewaltbereite Leute irgendwie verteilen, die dann politische Gewalt da ausüben können, hurra, hurra. Aber das ist kein Dammbruch, mit denen zusammenzuarbeiten zu wollen, politisch, nee, überhaupt nicht. Kein bisschen Dammbruch. Nö, also. Kann man alles machen, das ist nur Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ja. Ja, also da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, aber es ist schon schwierig und es ist vor allen Dingen halt auch schwierig, wenn man halt der einzige Heini irgendwie ist, der dagegen anredet, so, ne? Aber ich merke das halt auch immer, bist du dann bei Twitter und so ein Kram und haust deine zwei, drei Sachen raus, kriegen dann 10 Likes oder so und irgendwelche Julis und weiß der Teufel nicht was. Selbst wenn die gar nicht so weit weg sind, die haben einen dann gemutet oder lassen einen links liegen oder so. Oder halten einen für, keine Ahnung, extrem oder so, weil irgendwie gemeint hat, so von wegen, ja, der hier, das ist aber ein MRA, so, und die sind ja quasi Terroristen, Rechtsterroristen, da kommen wir auch gleich noch zu oder so. Und also diese politische Debatte in Deutschland, die ist schon super heftig verseucht auf jeden Fall. Und die Leute sind alle, ja, also. Es gibt nicht viel Grund zur Hoffnung da auf jeden Fall, auch wenn hier und da natürlich immer mal wieder so eine Flamme irgendwie aufkeimt. Aber ja, wie man hier an diesem Ding halt eben auch ganz gut sehen kann, es ist halt, ja, so diese, das, was die Leute halt so mitkriegen. Ich meine, ich kann es ja jetzt hier auch schon schwer beschreiben. Laber mir den Mund fusselig und Leute beschweren sich schon, dass wir hier gar nicht flüssig rumrenten, einfach nur über die Verhältnisse. Ja, das ist nun mal so, wenn man sich ernsthaft Gedanken macht über diese Dinge und nicht so der geborene Sophist ist, der sich einfach hinstellt und seine 5 Talking Points raushaut. Ja, wobei das mit den 5 Talking Points ist aber eigentlich sogar wirklich so, dass wenn du Politik machen willst, dass du halt wirklich eigentlich nur lock her up, drain the swamp, it's economy stupid, change, ja, aber das auf der anderen Seite finde ich halt auch wieder ätzend, ne? Weil das ist halt auch so, das kann ich halt auch nicht nur bei den Linken hinter doof finden, dass die sich dann jahrelang hinstellen und immer nur wiederholen, unbezahlte Care-Arbeit, Presslufthammer, unbezahlte Care-Arbeit, solange bis es dann oder hier Mehrwertsteuer, Luxus, Tampons sind kein Luxus, diese ganzen Bullshit halt, ne, da rege ich mich so drüber auf. Und dann kann ich ja, mich halt auch nicht hinstellen und bei irgendwelchen anderen Sachen dann sagen, so, wenn ihr irgendwelchen Krempel so stark halt eben verzerrt, dass es schon wieder falsch ist, dass ich das dann irgendwie gut finde oder so, eure komische Breitbeinigkeit und euer irgendwie Reduzieren auf 3 Sprüche oder so. Aber da braucht man dann einen Button, den man drückt, wo dann der Sound kommt, 80% der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Der Mann ist unterdrückt. Ja, das sage ich den Leuten ja dann auch immer. Aber ja, das ist aber alles Männerrechtle und das führt in Faschismus. Ja. Keine Ahnung, ja. Wenn Männer Rechte haben, ist das Faschismus. Ja, total, ne. Da muss man halt wissen, ne? Wenn die Leute da alle eingezogen werden und im Krieg verheizt, das ist ja ein Männerparadies. Ne? Kann man nicht anders sagen. Das wollen die ja unbedingt so. Grüne wollen TV-Werbung für Fastfood verbieten, weil es ist nämlich so, dass in der Regel die Menschen vergessen, dass was existiert, wenn man nicht alle 10 Minuten erinnert wird. Also, ja, also an gut, dieser... Also grundlegend, ich wette mir, dass halt vom Verkauf von Fastfood sich halt gar nichts ändern wird und die sich am Ende noch freuen, weil sie merken, dass sie Marketinggeld einsparen können. Vor allen Dingen also, in dieser Sache ist so viel verkehrt. Also schon alleine TV-Werbung. Leute, wer guckt eigentlich Fernsehen? Ja. Wer guckt eigentlich heutzutage noch Fernsehen? Ja, die also, Idee ist ja, dass wir die Kinder schützen. Der Witz ist ja, die Kinder, die sitzen ja nicht am TV. Also sorry. Ja, und vor allen Dingen, also ich weiß auch nicht. Also ich meine, das ist ja auch nicht so, als hätte man gestern irgendwie TV-Werbung erfunden und heute gemerkt, dass es schädlich ist und morgen will man es verbieten oder so. Also wenn ja, und vor allem, weißt du, das nächste Ding, ich finde, es ist wichtig, fit zu sein, stark zu sein, zu trainieren etc. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch immer, es gibt Menschen, die wollen lange leben, es gibt Menschen, die wollen eine gute Zeit haben. Und da muss man nicht sozial Rum-Engineering betreiben und gucken, dass die einen sich besser abschneiden oder schlechter abschneiden. Jeder macht schon eh das, was er halt will. Ja, und ich meine halt meine Mitmenschen nicht für so schwach, dass sie eine Burgerwerbung sehen. Ja, und man dann muss los halt an diesen, bei diesen ganzen Sachen halt auch immer so ein bisschen gucken. Natürlich ist es, glaube ich, schon so, dass manche Leute da eher ein Problem mit der Impulskontrolle haben als andere Leute. Und generell zu so einem alles irgendwie betreiben, ein bisschen obsessiver und so. Und dann ja, vielleicht auch sowas dann halt übertreiben oder so mit dem Fastfood, aber denen ist dann auch nicht dazu durchzuhelfen, weil das, was da dahinter wieder dahinter steckt, ist halt dieses Ding, dass die meinen, dass die Leute ja alle nur darauf programmiert sind. So, also ich meine, witzigerweise sind sie ja wirklich programmiert von der Evolution, halt eben auf dieses Kalorien haben wollen und so. Ja, genau. Aber die sind nicht von der Werbung programmiert, ne? Ja, genau. Und also auf der anderen Seite, ihr habt ja auch, es ist ja auch dieser Körperkult und so, das gibt's ja auch, ne? Also auf der anderen Seite beschweren sich die Leute, das weiß ich halt auch aus dem politischen Bereich, so aus dem kleineren kommunalpolitischen Bereich, seit Jahren regen sich die Leute darüber auf, dass die Schwimmbäder abkapseln, dass das alles nur noch Zuschussgeschichten sind, dass die Kinder weniger schwimmen können und der Schuldige dafür ist Fitnessstudio. Ne? Die Leute, die früher schwimmen gegangen sind, gehen heute ins Fitnessstudio. Mhm. Und das ist einfach ein Trend, der sich ergeben hat über die Jahre. Da kann man sagen, der Markt regelt. Die Leute meinen, das wäre unglaublich schlimm, dass die Leute da jetzt nicht mehr so gut schwimmen können. Ich meine, gut, mag sein, so, ne? Also klingt jetzt für mich auch erstmal nicht so ideal, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ob es nicht jede Menge Leute geben würde, die dieses Sporthobby haben und die sich gesund ernähren und die gesund leben und so und auch das ohne, dass man ihnen das jetzt irgendwie von außen erzählt oder so und das aber auch halt eben. Das ist ja auch dann wiederum aus irgendwelchen Gründen, die auch evolutionäre Gründe dann sind, dass die Leute attraktiver werden sollen oder sich gut fühlen durch den Sport oder so. Das kann man ja auch obsessiv betreiben, lauter solche Dinge halt, ne? Das kann man auch alles zu weit treiben, kann man sich bei verletzen. Ich muss sagen, wenn ich mal ein halbes Jahr keinen Sport mache, ich fühle mich wie ein Untermensch. Und wenn ich wieder Sport mache, ich bin einfach stärker, ich bin geistig agiler, ich bin fitter, ich fühle mich besser, ich habe besseres Selbstvertrauen. Es ist einfach alles besser. Also ja, wirklich alles. Also, mir hat das auch viel gegeben, auf jeden Fall. Ich war früher auch total, also in der Schule Sportunterricht war das Allerschlimmste für mich, war Folter. Habe ich gehasst. Wie sonst was. Also, und wenn mir damals einer erzählt hätte, dass ich das mal richtig genial finde, mich irgendwie ständig auszupowern und so, den hätte ich für verrückt erklärt. Ja, aber ich meine, so ist das halt und es kann sich halt auch ändern und die Leute, ja, klar, man muss halt irgendwann Anfang finden und so. Ne? Und anstatt, dass man den Leuten dann irgendwie sagt, so, ja, probier das doch mal aus, das gefällt dir bestimmt, ne? Ja, ich würde sagen, kein Schulabschluss ohne einen erfolgreich abgeschlossenen Marathon gelaufen zu sein. Zeugnis hätte ich auch erst, keinen Schulabschluss heute. Zeugnis gibt's erst, wenn du, sag mal, vier Stunden und 15 Minuten. Ja, ich weiß nicht, also Marathon, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das läuft für mich aber auch schon wieder so ein bisschen unter Lebensmüdigkeit, ehrlich gesagt. Nein, das macht voll Spaß, nee. Voll geil. Und dann bist du fertig, setzt dich in den Biergarten, knallst dir ein Bier rein, mitten in die Sonne und dein ganzer Körper also, wabbert. Leid, was ich ja auch mal war hier so Freizeitsanitäter, ne? Und bei so einem Hannover-Marathon Da schafft es auf jeden Fall nicht jeder ins Ziel, kann ich dir sagen. Also das ist nicht unbedingt das, was ich so als Gesundheitsideal hinstellen würde. Das ist dann doch schon eher wieder mehr Folter als, als positive Leute. Ja. Aber ne, klar, also das sind halt so die Sachen. Man muss halt das Maß finden, man muss wissen, was für einen richtig ist und so. Aber du merkst halt an diesem ganzen Kram wieder nur die Denke von den Leuten. Die sind halt der Meinung so, ja, die ganze Gesellschaft, das ist einfach so, ne, da kommt der Kapitalismus und schaltet seine TV-Werbung, weil der will ja Geld verdienen an den Leuten. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, ne, das ist ja auch so. Aber das ist halt nicht alles. und die Leute, klar, die haben diese Disposition, sich die Kohlenhydrate reinzupfeifen, die haben die. Und aber das ist halt auch wieder nicht alles so. Die Leute können halt eben auch gucken, was gut für sie ist, oder die können das mit Maß betreiben und so. Manche Leute können das leichter als andere Leute. Und ja, also es zeigt halt im Endeffekt nur wieder, und das ist Politik auf jeden Fall. Ne? Also mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich daran, dass sie das halt mit Politik betreiben sollen. Dass die Leute sich wirklich so denken, so ja, dieses ganze Zeug, alles, was irgendwie Leute machen, das muss alles politisch sein. So. Und das muss alles das muss alles demokratisch verhandelt werden, wie viel Burger wir irgendwie kriegen und so ein Kram. Und nee, tut mir leid, Leute. Das autoritäres Denken, das wird euch auch nicht gefallen. Diese Welt, die ihr damit schafft, die wird euch selber nicht gefallen. Ich habe das Gefühl, dass ich da so einen Kirchenvibe habe, wie du, wo du brichst, Masturbation ist Sünde. Genauso kommen die Grünen an und sagen, Fastfood ist Sünde. Und ich denke mir so, ja, läuft, Alter. Fastfood brauchst du keine Werbung für. Also, es verkauft sich von alleine. Ja, und auch das wäre, diese Welt, die ihr haben wollt, mit diesen Entbehrungen und mit diesem Auffassen und mit diesem Maßvoll und so, die könnt ihr haben für euch selber. Müsst ihr euch nur nehmen. Ja. Also, das erinnert mich wieder an hier den Filmkritik-TV, wo er sich da hinsetzt und irgendwie meint, ja, im Kommunismus, da können die Leute tagsüber dies schaffen und abends machen, was sie wollen und so. Wo ich mir denke, so, Junge, das kannst du doch jetzt auch machen, das machen wir doch hier auch. Ja. Da brauchst du doch keine kommunistische Revolution für. Ja, und das war hier für eine Cancel-Culture. Ich meine, mehr braucht man zwar nicht sagen, das ist die Überschrift von diesem Ding. Das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Nischen-Blogbeitrag von jemandem. Aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil das halt wirklich so ein Extrembeispiel auf jeden Fall ist für. Da gibt es jetzt schon dieses Ding, das bezieht sich hier gleich zu Anfang erstmal auf diesen offenen Brief, den ja diverse Leute von allen möglichen Bereichen, ganz links, ganz ja, eher rechts und so, da unterschrieben haben gegen diese Cancel Culture, den sie in der Zeit auch publiziert hatten. Und dieser Typ hier schreibt halt eben so, nee, das das ist alles gut. Wir müssen hier Krieg führen, wir müssen die Leute ausschließen, weil ansonsten geht die Welt in den Arsch. Und ihr Leute, die alle meint, dass das eventuell ein bisschen ausartet und kein Ende findet. Und dass wir da immer wieder mehr Leute haben, die dann wieder nicht gehen und immer wieder neue Ideen finden, die wir ausschließen müssen, weil sie eventuell den Leuten die falschen Ideen in den Kopf packen können oder was weiß ich nicht was. Dass es halt kein Ende findet und deswegen, dass man da am besten direkt mal aufhören sollte mit dem Kram. Nee, das geht alles schon zu weit, das ist alles richtig und und die Barry Weiss, ne, hier, die ist ja, wie schreibt er hier? Jetzt habe ich es gerade verloren mit den Augen. Barry Weiss, die dadurch bekannt wurde, die Sektierer, Frauenfeinde und Faschisten um Jordan Peterson und Richard Spencer, ne? Jordan Peterson und Richard Spencer, wer kennt sie nicht, ne? Die sind wahrscheinlich auch ganz lange schon. Die liken sich auch von früh bis spät und so. Vor allen Dingen um Jordan Peterson, wo er ja im Endeffekt den ganzen Leuten halt eben sagt, dass es Quatsch ist, was sie da machen. Aber ja, Jordan Peterson, Richard Spencer. Intellectual Dark Web, wo ich glaube nicht, dass Richard Spencer bei dem Intellectual Dark Web dabei war. Also ich kann mich noch an Jordan Peterson, kann ich mich erinnern, dann den Weinstein und hier Joe Rogan und hier den einen von neuen Atheisten, wo es vorhin schon Sam Harris, das waren glaube ich die vom Intellectual Dark Web von Barry Weiss und nicht Richard Spencer. Aber den braucht man dann ja wahrscheinlich noch drin, um sagen zu können, dass es alles hier rechtsradikal ist. Und weiße Vorherrschaft und so, weil das ja ansonsten nicht funktionieren würde. Ja. Aber ja, Cancel Culture. Man braucht sie ganz dringend. Ja, ein ziemlich ekliger Artikel, muss ich ja wirklich sagen. Naja, wirklich widerwärtig. Gamespilot. Ein Wort, was wir schon seit Jahren nicht mehr genannt haben, in den Mund genommen haben. Aber ganz früher, als wir noch angefangen haben und noch mehr über GEMA-Geld-Kram und so geredet hatten, als wir es jetzt immer noch tun, kaum vorstellbar, aber es ist tatsächlich so. Da haben wir uns hin und wieder auch mal auch mit den Kulturkampfsalven aus dem Gamespilot beschäftigt. Und Chefredakteurin von Gamespilot war diese Dame hier, Rel Grimm. Und die ist jetzt von der ganzen Chose, wo nicht nur Gamespilot dazu gehört, sondern auch noch GamePro, jetzt zur Chefredakteurin aufgestiegen. Ja, wahrscheinlich, weil sie da so super Arbeit gemacht hat in diesem. Also Gamespilot, das war so das Gossenteil von denen, wo sie halt die ganze Zeit nur darüber geredet haben, wie furchtbar doch die Gaming-Community ist und so. Und wie viel mehr Diversität wir brauchen und so ein Zeug. Also im Prinzip Verleumdung gegen die eigene Zielgruppe, aber gab natürlich immer noch so ein paar Leute, die dann gemeint hatten, dass sie nicht gemeint sind oder so, oder dass sie die richtige Politik haben, die das dann gefressen haben. Aber ja, Clickbait-Artikel und Quatsch. Räh. Ja, apropos Journalismus und so. Ich habe es auch schon bei Twitter gesagt diese Woche. Jedes Mal, ich habe echt schon ein paar Mal überlegt, so, ja, die Welt ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Also jetzt die Zeitung, nicht die Welt, auf der wir leben, obwohl ich das über die Welt, in der wir leben, auch hin und wieder mal denke, dass die gar nicht so schlimm ist. Ist sie auch nicht. Nö. Ja, und dann kommt sowas hier um die Ecke. Und das ist ein Weltplus-Artikel, aber Ebe, du hast den gelesen, ne? Ja, der war sehr gut. Also ich muss jetzt überlegen, wie ich das umformuliere, meine Zitate, die ich mir rausgeschrieben habe. Wegen der Haftbarkeit? Ja, wegen der Haftbarkeit. Also. Ja, also ich kann mal ganz generell dazu sagen, es ist halt so ein Ding, dass sie hier im Prinzip in diesem Artikel diese ganzen Kulturkampfgeschichten von links, dieses ganze Unterstellen des eigenen Publikums, dass das alles nur toxische Leute sind, die mit Diversität nicht klarkommen und alles hassen und Schwule hassen und Frauen hassen und so weiter, das alles komplett nimmt und sagt, ja, genau so ist das. Und das in der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also das ist ein Artikel, der hätte auch auf Kotaku rauskommen können. Ja. Also dann halt in Englisch, aber dann regen sie sich drüber auf, dass es Review-Bombing gibt. Und das angeblich. Ist ja nicht, was übrigens auch kein Mensch bewiesen hat. Ja, aber das ist ja genauso wie die Cancel Culture und das ist ja schlecht. Mhm. Also. Ja, es ist 1:1 der Krempel, was die Leute halt behaupten, einfach nur irgendwo anders gelesen. Denke ich, kann ich mir einen billigen Artikel auch drüber schreiben. Und deswegen spare ich mir die 10 Euro, liebe Welt, auch in Zukunft. Tut mir furchtbar leid. Ich bin nur geistig nicht fit genug, mein Weltabo zu kündigen. Ich habe das neulich mal aus Versehens abgeschlossen, weil ich einen Artikel haben wollte. Und dann haben sie mir ein Abo reingedrückt und ich habe es bisher nicht hinbekommen, wieder zu canceln. Ja, Cancel Culture, Abel. Ja, aber der Artikel, der ist schon echt gut. Also, weißt du, da reden sie davon, Wutsturm auf kulturelle Produkte und im Phänomen des Internetzeitalters, also sowas tauchen dann Gruppen auf, also politisierte Gamer und die sind gegen Gleichstellung und haben Angst, dass ihre Privilegien verloren gehen. Unterste Grütze, ja. Und also die wirklich, Entrechtung. Tut mir leid, lieber Marcel Reich. Also ich führe diese Unterhaltung jetzt schon seit Jahren. Und da hast du alle möglichen Leute, die da drauf aufmerksam werden, auf dieses Zeug, die aus allen möglichen Bereichen kommen, auch aus dem schwulen Bereich und so weiter und so fort, die das alle nicht leiden können, dieses Zeug, die das alle nicht mögen, diesen politischen Krempel, dass man sie da irgendwie benutzt, um irgendwelche Vehikel da irgendwie zu machen oder auf Männer zu scheißen oder ganz billige Effekthascherei da irgendwie zu betreiben und so. Und ja, da gibt's definitiv komplett valide Kritikpunkte an diesen ganzen Sachen und die Macher davon, die machen da auch keinen Hehl daraus, dass sie das aus politischen Gründen machen, weil sie Leute ärgern wollen, diese Anti-SJWs und so, hier Zitat, der Showrunner hier von der Picard-Serie, dieser grauenvollen, wo sie auch irgendwelche Punkte über Brexit und so ein Bullshit da irgendwie machen wollen und da keine interessanten Geschichten mehr erzählen, sondern einfach nur irgendwie mit einem Holzhammer ihren Politikblödsinn da reinzupacken, weil ja die Leute alle so dumm sind und das nicht merken, ne, müssen sie eine schwarze Frau als Hauptcharakter machen, die keine Fehler hat und so, weil ja die ganzen Rassisten alle nicht reihen, dass schwarze Frauen auch zu was gut sind. Und die merken und sich dann hinstellen und sagen so, ja, wenn die Leute das nicht gefällt, wenn die das durchschauen, wenn die uns sagen so, nee, euren politischen Bullshit hier wollen wir nicht haben, wir sind selber schlau, wir wissen auch selber, dass die Leute vernünftige Leute sind, so wie andere Leute auch. Wir müssen uns nicht von euch dazu erziehen lassen. Vielen herzlichen Dank. Fuck off. Nehmt euren Bullshit mit. Und verpisst euch. So, wir kaufen es nicht. Wir gucken es uns nicht an. Und, ja, aber das ist strukturell und mit klarem Ziel gereviewbombt. Ja. Also. Strukturell, ja. Diese Sachen, die sind strukturell und mit klarem Ziel geschrieben und produziert. Eure Kunst. Ja, das schon. Und vor allem das alte Mediennarrativ ist ja noch, dass Gamer absolut gewalttätig sind. Und da denke ich mir so, warum willst du einen Haufen Leute, die Häuserkampf als Hobby üben, anpissen? Also so, ich keine Ahnung, so, was glaubst du, was dabei rumkommt? Ja, aber das ist ja auch dieses Ding, genauso wie sie auch, ja, genauso wie mit der Brianna Wu, die ja auch bei Gamergate aufgetaucht ist, weil sie dieses Meme rausgehauen hat, um sich über Gamergate lustig zu machen, wo ich mir auch denke, geil, ne? Es ist eine, die in sämtlichen Medien irgendwie präsentiert wird als Opfer von Gamergate, die irgendwie angekommen ist und sich drüber lustig gemacht hat, was das für Leute sind. Ne? Wo ich mir auch denke, so, ja, scheinbar hast du dann nicht gedacht, dass die irgendwie gefährlich wären oder so, weil sonst hättest du dich ja wohl kaum mehr die lustig gemacht. Ja, aber das ist ja Victim-Blaming und Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die oppressiven Gamer, die Minderheiten hassen. Also mit der Logik, also das war schon wieder strukturell. Also. Ja, aber tut mir leid, lieber Marcel Reich, das ist eine 6, dieser Beitrag hier von dir. Und auch noch abgeschrieben. Diese Leute sehen dann die Frauen, die Schwarzen, die Schwulen, die Lesben an der Macht. Für sie ist das Propaganda, die sie erziehen sollen. An der Macht. Ja. Ja, Marcel Reich, du bist ein Guter. So. Du kommst damit klar, ne? Was mich interessieren würde, ob es bei Pornhub schon mal einen Shitstorm wegen Lesben gab. Ja, oder gegen Schwarze oder so, ne? Weil ich glaube, in Pornos kommen die auch überhaupt nicht vor. Ich habe natürlich keine Ahnung davon, aber ich würde mal behaupten, dass die da überhaupt nicht vorkommen. Ja, apropos Progressive, die immer noch den gleichen Krempel erzählen wie von je und her. Die Laura Sophie Dornheim möchte gerne in den Bundestag. Ich rechne ihr große Chancen aus, obwohl sie im Prinzip ja ziemlich steile Thesen vertritt und ja auch mit ihrer Arbeit für diese EO GmbH, das waren diese Leute mit Adblock Plus, wo man ja dann irgendwie das Geschäftsmodell fährt, dass man Leute whitelistet gegen Geld. Also nach dem Motto, ja, hier, wir machen Adblocking, aber wenn du uns Geld bezahlst, liebes journalistische Outlet oder so, dann kannst du hier auch gerne weiter deine Werbung haben. Und die Leute, die dann jetzt hier sich unseren Adblocker installiert haben, um Ads zu blocken, die blocken dann gar nicht. Und gegen so Leute, Geld. die das benutzen wollen, um sich gegen Tracking zu schützen, das funktioniert schon mal gar nicht. Genau, es war ja dann eher so, dass noch irgendwelche Pornogeschichten da irgendwo eingebunden waren oder so. Und hat der Dingenskirchen hier, na, Herr Pallenberg, Sascha Pallenberg, der hatte da ja ganz viel dazu recherchiert zur AO GmbH, hatten wir uns auch damals mit beschäftigt und kann man sicherlich im Internet auch noch finden, wenn der Sascha Pallenberg AO GmbH eingibt. Und das war ja auch das Ding mit diesem bezahlten Republika-Beitrag, den die Dame ja auch gehalten hatte damals, der nicht so richtig gekennzeichnet war, sondern nur als Partner-Talk und nicht als Werbung bezahlter Talk und so. Ja, und jetzt möchte sie hier den Abtreibungsparagrafen komplett streichen. Also, das ist ja so ein Ding, was wir da schon ewig drin haben. Da geht es jetzt nicht mehr nur um dieses Werbungsverbot, sondern hier jetzt direkt quasi Abtreibung nicht mehr strafrechtlich ahnden. Ja, dass dann, keine Ahnung, 22 Uhr auf RTL kommt. Life is short, get a abortion. Nee, das ist noch nicht mehr mit dem. Das Werbungsding ist ja dieses 218a. Und das ist der komplette. Ah, okay. Sehr gut. Ne? Also quasi kurz vor der Geburt kannst du dir sagen, ach, ich brauche doch kein Kind. Sehr gut. Meine Güte, das ist ja schlimm. Also die Dame fordert quasi, dass nicht mehr strafbar ist, leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren zu verursachen. Also man kann jetzt schwangeren Frauen in den Bauch treten, wenn das abgeschafft wird. Wahrscheinlich auch Was das dann will noch, die ja. Dame hier? Also das ist ja richtig menschenfeindlich, sage ich jetzt mal überspitzt. Ja, ist auf jeden Fall nicht so richtig zu Ende gedacht, ne? Aber das ist halt die reine, das ist aber, ja, im Bereich Feminismus ist logisch, ja. Weil das wollen die Leute ja auch immer nicht wahrhaben, aber es ist halt so, Feminismus ist halt, was könnten Frauen irgendwie gebrauchen, ne? Was könnte irgendwie in deren Interesse sein? Das ist Feminismus, da sind wir dafür. Ja, eventuell Abtreibung, wann auch immer die wollen. Ja, da könnte sich ja eine Frau für entscheiden. Das sollte die natürlich auch dürfen dann. Ne? Und ja, Ja, auch. und wenn die Männer entscheiden, dass die Frau nicht mehr schwanger sein darf, dann Ja, dürfen die das als ist ja Frau über direkt über fremde abtreiben. Leute Körper urteilen. Ne? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also, eigentlich dürfen wir ja noch nicht mal eine Meinung zu dieser Sache haben, weil wir sind ja schließlich Männer. Ne? Also, das ist ja Und verboten. Ne? Laura Sophie Akbar, ich bin hinter dir. Starke Frauen Genau. an die Macht. Also, kein Baby ist mehr sicher bis zur Geburt. Ja, ex ziemlicher Extremismus, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich heftig. Auf jeden Fall wesentlich heftiger als alles, was ich bisher von normalen Männerrechtlern, die so publizieren, ganz normal, Genderama und so, wo wir gleich noch zu kommen, gehört habe. Aber diese Leute hier werden von Parteien, die schon mal Regierungsverantwortung hatten, auf Bundesebene, die jetzt aktuell Regierungsverantwortung in diversen Ländern haben. Solche Leute sind mögliche Kandidaten. Also rechne da durchaus gute Chancen aus für die Geschichte. Es wird nochmal interessant, was der Journalismus so mit der Sache macht, weil, wie gesagt, mit dieser EU GmbH-Geschichte, da hat sie sicherlich nicht nur Freunde gemacht im Journalismus. Ob da vielleicht noch mal einer ein bisschen Bock hat, ein bisschen zu treten oder so, das halte ich für durchaus möglich. Aber da kann sie sich ja auch wieder hinstellen, so wie mit dem Pallenberg damals, und einen auf, ja, Frau. Eine Frau wird hier die feministische Politik hier machen will. Dir wird ja gesagt, dass das nicht gut ist, die Ideen, die sie hat. Das ist ja ganz klar Frauenhass. Ne? Also, es war einer von den Leuten, die das auch schon immer gemacht haben und auch weiterhin machen wird. Und deswegen, na, das müsst ihr euch mal vor Augen führen. So, das ist eigentlich so ein ganz gutes Barometer für den politischen Diskurs, den wir im Moment haben. Und das Obertenbindo, ne, Obex ist heute nicht da, sag ich mal Obertenbindo. Also die Sachen, wo man so drüber reden kann, ohne dass es große Aufregung gibt und so. Und die immer noch quasi anschlussfähig genug sind, dass man sich damit hinstellen kann, so. 218 abschaffen geht. Nein, typisch Grüne. Vorrudern, Kommentare ernten, sagen, ich werde belästigt, Wahl gewinnen, Marketingkampagne mit Outreach Bait. Ja, und das ist auch so ein Ding, was eigentlich, also hier mit dem Herrn Kutschera, Basler Biologieprofessor legt nach Verurteilung Berufung ein. Das ist auch so ein Ding, was ganz wichtig ist, um zu sehen, wie so der Status der politischen und auch wissenschaftlichen Debatte eigentlich in Deutschland ist. Dass wir es jetzt mit zumindest einem Urteil, die Frage ist, ob es Bestand haben wird, aber auf jeden Fall so haben, dass sich jemand hinstellt und Sachen sagt, die jetzt sicherlich nicht jeder angenehm findet. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich formuliert, kann mir auch schon vorstellen, dass das Leute sicherlich, also wenn ich mich in die, also es geht ja hier konkret um die Sache mit Adoption von Homosexuellen, dass der Kutschera gesagt hat, dass das im Prinzip dazu führen wird, dass es mehr Missbrauchsfälle geben wird. Nur er hat es noch ein bisschen heftiger formuliert, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber also wie gesagt, ich habe gewisse Sympathien dafür, dass man, dass einem das nicht gefällt. Er hat es sehr klinisch formuliert, sagen wir es mal so. Ja, genau, er hat es sehr klinisch formuliert. Und aber auf der anderen Seite, es ist halt natürlich schon so, dass diese Sachen, die er da so klinisch formuliert, wie du halt schon sagst, die formuliert er ja nicht ohne Grund so klinisch, sondern er formuliert ja halt so klinisch, weil dass er wirklich die, ja, dieses mit der Homoerotik und so, wie er immer sagt, es gibt keine Homosexualität, es gibt nur Homoerotik und so, das ist ja biologisch auch so. Ne? Also von seinem Standpunkt als Biologe her, umgangssprachlich, also es ist umgangssprachlich, man sagt Homosexualität, es ist aber nicht wirklich so, dass das eine eigene Sexualität ist, da hat er schon recht. Weil halt, ne? Die Definition, genau, für Sexualität ist, dass sie der Reproduktion dient. Ja, genau, ja, diese Dinge halt. Und das hat, ne, natürlich auch soziale und psychologische Auswirkungen und darauf bezieht er halt seine Aussage, dass da ein größeres Gefahrenpotenzial bestehen könnte. Ja, genau, und dann ging es ja auch noch um diese Sache mit den Mädchen, die sich da verletzen, wenn sie ohne Vater aufwachsen. Und das hat er ja auch da im Prinzip darlegen können. Und also was sie, wo sie ihn jetzt nicht verurteilt haben, ist wegen Volksverhetzung. Das war ja auch ursprünglich was, wo er da angezeigt wurde. Sondern jetzt nur wegen Beleidigung. Und angezeigt hatte ihn da ein Psychologe aus Berlin, der gesagt hat, ich als Homosexueller fühle mich jetzt hier herabgesetzt durch diese Aussagen von ihm. Und ja, also, aber wenn ich mir dann jetzt wieder diese Sache jetzt folge, angenommen, ne, also das ist ja jetzt quasi, sie haben ja jetzt irgendwie gesagt, so ja, es spielt eigentlich, also sie haben jetzt im Prinzip in diesem Urteil gesagt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob das stimmt oder nicht stimmt. Es ist trotzdem halt eben verletzend gewesen. Und deswegen ist es haram. Aber wenn ich mir dann wieder überlege, diese ganzen hunderte von Leuten, die da irgendwie bei Twitter rumsetzen und von früh bis spät schreiben, scheiß Männer hier, ne, alles Kacke und so, und die machen nur Mist und die schauen uns nur wohin, wo wir nicht hingeschaut werden wollen und die halten uns hier von allem ab und die Rechten, überall sind die Rechten und die sind alle rechts und die sind alle rechts und dieses Denken ist rechts und alles ist rechts und diesen ganzen Krempel, ne, wo die Leute da von früh bis spät ihren Bullshit da irgendwie raustrillern, gegen allen und jeden und allen irgendwie gegen alle möglichen Leute da irgendwie agitieren und sich da noch geil bei fühlen. Das ist dann aber wieder alles okay, oder was? Das ist wieder alles in Ordnung, oder wie? Weil diese Sachen verletzend sind, die definitiv auch. Und gut für die Gesellschaft sind diese ganzen Sachen auch alle nicht. Also. Und die sind auch noch falsch, ne? Im Gegensatz zu diesen Sachen jetzt hier vom Kutschera, kann man bei den Sachen dann auch noch sagen, dass sie im größten Teil halt eben auch noch Verzerrungen von der Wirklichkeit sind, wo man bei manchen Tatsachenbehauptungen dann halt auch sagen kann, dass sie einfach nicht stimmen, was man ihm jetzt nicht sagen konnte. Aber hier ist es jetzt plötzlich so, dass man sagt, so ja, die Leute fühlen sich schlecht dadurch, was wie gesagt auch eine Sache ist, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber wenn man diesen Standard halt eben anlegt, dann verstehe ich alles andere aber auch nicht. Dann verstehe ich das wirklich alles nicht. Dann wäre es wirklich so, wie Ebe vorhin gesagt hat, und wir brauchen unser Hate-Aid, was jetzt in Zukunft jetzt jeden irgendwie direkt vor Gericht zieht, der irgendwo geschrieben hat, hier war einer scheiße zu mir, alle Männer sind kacke oder irgend so ein Kram. Lawfare. Also, und aber der Demokratie und der Gesellschaft tut es auf jeden Fall nicht gut. Also, ist eine total schlechte Entwicklung, aber darauf wird es hinauslaufen. Ja, die Seite, die Seite, die kein Hate-Aid hat, die wird verlieren auf Dauer. Ja, und auch bei diesem Urteil halt eben. Also allein die Tatsache, dass der Typ, und wie gesagt, ich kann es durchaus verstehen, dass man da sagt, das gefällt mir nicht, ich möchte mich so nicht sehen. Ich möchte das nicht hören, dass mir einer irgendwie erzählt, ich wäre hier irgendwie komisch oder so und ich würde Kinder gefährden oder so. Kann ich nachvollziehen. Aber bei solchen Sachen, da muss man dann einfach mal sagen, das ist halt die Welt so. Ne? Die Leute sind halt nicht mit allem immer einverstanden, die können einem nicht in den Kopf gucken, die wissen nicht, was da vorgeht. So, ne? Es gibt auch auf der anderen Seite Leute, die Scheiße bauen. Ne? Die gibt es, die wird es auch immer geben. Und dann muss man dann den Leuten halt immer so sagen, so, okay, wir gehen das Risiko jetzt ein oder so, das ist uns jetzt lieber oder keine Ahnung, da irgendwie einen demokratischen, irgendwie eine demokratische Entscheidung dann da irgendwie kriegen oder so. Oder darüber reden meinetwegen, sich drüber aufregen, ist alles okay, aber ja, so dieses Ding von wegen, aber das ist jetzt hier irgendwie, ich bin jetzt hier geschädigt, meine Persönlichkeitsrechte, keine Ahnung, ich brauche jetzt irgendwie den Staat, der mir Genugtuung verschafft oder so, aber dann so einseitig, da bin ich dann nicht dabei, tut mir leid, bin ich nicht dabei, ja, finde ich, ist es nicht die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass den Leuten alles gefällt, was andere Leute sagen, und wenn dir das nicht gefällt, denen dann da Strafe zufügen zu lassen. Das wird immer einseitig sein und deswegen lehne ich das ab. Ja, es ist angestoßen worden. Das Stichwort Lawfare war da genau richtig. Der Staat hätte sich, glaube ich, von sich aus nicht damit so beschäftigt. Es wird ja jetzt auch in die nächste Instanz gehen. Da gibt es auch, also sagen wir es mal so, der Richter hat einige Punkte zu Recht bemängelt. Allerdings hat er sich auch an Definitionen festgehalten, und alleine das gibt halt dann quasi einen Interpretationsspielraum, der eine Berufung zulässt. Vielleicht hatte der Richter sogar einen Hintergedanken, so, okay, die Sache mit der Volksverhetzung, das schaffe ich schon mal weg und die heiße Kartoffel reiche ich mal weiter. Naja, also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das dann aussieht vom Bundesverfassungsgericht mit der Bär und so, keine Ahnung. Weil der Kutschera ist auf jeden Fall, ach ja, und ach, das muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen, das Ende vom Lied. Weil das ist nämlich jetzt schon so, ne, hier, also erinnert euch vielleicht mal an diesen NDR-Artikel Beitrag war es, glaube ich, vom NDR, wo sie ihn als irrlichternden Professor bezeichnet haben. Und was haben sie jetzt hier? Das rechtskräftige Urteil könnte auch Folgen für Kutscheras Professur an der Universität Kassel haben. Nur nochmal so zur Erinnerung, der Kutschera war der jüngste Biologieprofessor in Deutschland, ne, ein richtiges Wunderkind quasi, jemand, der sich seit frühester Jugend mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, der in Stanford, an der Elite-Universität von Stanford, auch eine Professur hatte und halt eben hier in Kassel, also wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet, weil das Urteil rechtskräftig habe, die Universität Kassel als Dienstbehörde zu prüfen, ob sich daraus disziplinarische Folgen ergeben, erklärte Hessens Wirtschaftsministerin Angela Dorn in Klammern Grüne am Montag. Auch die Universität Kassel wartet auf das rechtskräftige Urteil. Zitat, positiv in die Zukunft gewendet, Zitat Ende, könnte die Universität jedoch mitteilen, dass das Berufungsverfahren für die Nachfolge des 65-jährigen Kutschera auf einem guten Weg sei. Ja, mit anderen Worten, sie suchen sich schon Nachfolger für ihn. Sehr gut. Positiv in die Zukunft gewendet. Also eine wirklich Koryphäe auf diesem Gebiet will man in Deutschland nicht mehr haben, weil Sachen, die er uns sagt, sind uns zu krass formuliert. Haram. Forschung wollen wir nicht, aber Gender-Kram. Ne? Gender-Kram ist ganz wichtig. Blank Slate und so. Genderforschung, die eigentlich ab Tag 1 an schon komplett diskreditiert war mit dieser John Money-Geschichte. Aber das alles okay, und das ist hier Irrlichtern vom Kutschera, vom Biologen. Das alles Irrlichtern. Das war auch eine ordentliche heiße Kartoffel als Artikel. Das Lustige ist, dass meine kleine Tochter mir wortwörtlich eine heiße Kartoffel gebracht hat, während du den Artikel vorgestellt hast. Kam rein, hier Papa für dich. Dieser Artikel hier, der ist, ich keine Ahnung, Mann. Also, wie gesagt, Hate Aid, Kulturkampf, kein Journalismus, Kulturkampf. Also, ne, auch das ist wieder einfach nur eine Salve, die man abschießen kann gegen Leute, die man politisch nicht haben will. Hier wird mal wieder die Männerrechtsbewegung in die Nähe von Terrorismus gerückt, was ja ne, also wirklich alle paar Monate, alle paar Wochen immer wieder geschieht. Und auch an dieser Stelle wieder, ne, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dieses Ding mit den Formulierungen, so dass sie halt eben möglich sind. Ne, es wird alles wieder schön so gemacht, dass man sich darauf berufen kann, was irgendwelche Experten sagen. Ne, die Experten so, ne, die das alles meinen, da herausgefunden zu haben, dass das ja alles ein großer Komplex ist. Und die da alle mit allen zusammenhängen und das, diese ganzen Ideen, die alle dann, ne, hier ist ja der Breivik, so, immer, ne, und Männerrechte, öfter, sich für Männerrechte einsetzen in Deutschland oder in Europa oder sonst wo, ist Breivik. Ne, da mag man den Breivik, da will man den Breivik, weil der Breivik hat irgendwann, der Breivik übrigens, der ja, wo sein Vater hier Prozesse geführt hat, dass er das Sorgerecht kriegt und der von seiner Mutter misshandelt wurde. Das ist ein Beispiel für einen typischen Antifeministen oder was, Männerrechtler oder wie. Immer öfter führt der Hass im Netz zu Gewalt in der realen Welt. Etliche rechte Attentäter der vergangenen Jahre waren Antifeministen. Andreas Breivik, genauso wie der Mehrfachmörder von Halle, Hanau, Christchurch, El Paso und Toronto. Das Motiv Frauenhass werde bei vielen Terrortaten noch unterschätzt, sagte der Soziologe Andreas Kemper am Telefon. Dieser Faktor wird zu wenig beleuchtet. Den wir zufällig gefragt haben. Ne? Also, aber Herr Kemper hatte keinen Einfluss auch auf den Artikel, wollen wir jetzt nochmal sagen. Ne? Wir sind nicht der Meinung, dass er Einfluss hatte auf den Artikel. Wir sind nur der Meinung, dass er gefragt wurde, weil er genau wüsste, was er euch sagt. Vor allem das Ding ist, also ich habe in Sachen Terror habe ich etwa, also ungelogen, 40 Bücher gelesen. Und das, was hier eigentlich gemacht wird, wird auf dem Rücken von Terroropfern, das wird instrumentalisiert, um progressive Talking Points rauszuhauen. Und es wird so wenig darüber gesprochen, wie man Terror tatsächlich verhindern kann, was man da machen kann, dass ich es echt, also ich finde es echt spannend. Ja, ja, also, das ist auf so vielen Leveln widerwärtig. Das ist das Kabinett der Toten. So, hier, guck mal, wir haben sie alle nochmal aufgebaumelt. Da ist Christchurch und so. Und ihre Münder bewegen sich noch. Und dann nehmen sie so die Hände mit ans Kinn und an die Stirn und machen so den Mund auf und zu vom Terroropfer und sagen dann so, hier, wenn der Antifeminismus nicht wäre, würde ich heute noch leben. Das ist das, was die hier machen. Sehr populär ist es unter Antifeministen, die Webseite wgvdl.com. Oh. Das steht für Wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. Ja. Hass auf Frauen wird oft offen ausgelegt. Im Forum erklären Männer, Lesben gehören vergewaltigt, um sie heterosexuell zu prägen. Der Nationalsozialismus sei ein ins weitesten Innersten weiblich gewesen und die Affäre um Harvey Weinstein habe nur eines bewiesen, dass Frauen für Geld und aufmerksam zu tun bereit seien. Weinsteins Opfer waren im Forum als Klageweiber verspottet. Für ein Interview steht der Betreiber der Seite nicht zur Verfügung. Sowas aber auch. Ja, also ich meine, bei diesem Ding haben sie auch schon wieder, also bei dem Weinstein-Kram würde ich mich sogar anschließen dem Ganzen. Ich würde auch sagen, dass also Nationalsozialismus, das ja ein bisschen weiblich ist, also alles als Sozialismus, das ist eher weiblich, also ich, keine Ahnung, also eher kollektivistisch. Also, ja, das aber auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was sie jetzt damit meinen. Also auf der anderen Seite sagen sie dann wieder, das ist alles rechtsextrem und dann meinen sie da, das ist von den Frauen dann oder wie? Man muss doch jetzt mal entscheiden. Also ist das, finden die das jetzt gut mit dem Rechtsextremismus oder meinen die jetzt, das waren alles Frauen? Also Stalin und Hitler waren Vorboten von Matriarchat. So. Nein, Quatsch. Ja, der Stalin hat ja der Hitler hat ja eh nur einen Hoden gehabt und deswegen. Nein, aber das Ding ist halt auch immer so, ich rede ja selber auch gerne von der UdSSR und wie weit deren Furchen reichen, die sie gegraben haben. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, Geschlechterdebatte kann man doch auch ein Stück weit ohne Stalin und Hitler führen. Also ich weiß ich nicht. Also das ist sowieso alles zu empfehlen, ja. Also Männer aber sein darum Wecker. Geht's hier ja nicht. Es geht ja nur darum, alles in einen Topf zu werfen und umzurühren, damit man politisch dann daraus Kapital schlagen kann. Nicht wahr, liebe Tageszeitung? Oder nee, was ist hier? Tagesspiegel. Tagesspiegel, ja. Männer sein Wegwerfartikel, um deren Wohlergehen sich niemand sonderlich sorge. Ein Interview mit einem Tagesspiegel steht kurz nicht zur Verfügung. Ja, das mit dem Wegwerfartikel, das ist halt evolutionsmäßig einfach so. Also, ja. Das ist wie, dass die Frau gebärt, genauso ist der Mann ein Wegwerfartikel. Entweder du steigst im Wettbewerb auf und bist dann beliebt und wanted, oder du steigst halt nicht auf und dann bist du halt Insel. Also, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, bei denen, der ganze Grund, warum die das hier erwähnen, ist, weil die Leute, die das halt eben lesen, und auf deren Kram, für die ist das ja alles so Stereotype oder keine Ahnung, was von denen, für die ist das ja schon wieder nur so ein Ding von außen. Das ist ja nicht eine Feststellung von Sachen, die man objektiv feststellen kann und kritisieren kann, was ja diese Männerrechtsbewegung ja auch tut, im Gegensatz zu dem ganzen Feminismus-Kram, wo man im Endeffekt ja nur sagt, so, ja, halt auch einfach den Mund und kümmere dich um Paragraph 218 oder was weiß ich nicht, was wir uns gerade auf die Fahne geschrieben haben. Als unglaubliche Ungerechtigkeit. Ja, also. Ja, aber eben, genau was du gerade meintest, ne, mit diesem linken Kram und so, das könntest du hier halt auch alles machen. Du könntest einen Artikel schreiben, hier, wenn die fragile Weiblichkeit gefährlich wird, und dann die ganzen Postmodernisten und so aufzählen. Dann greift das Gulag um sich. Argumentum ad Stalinum. Ja, genau. Ja. Wenn fragile Weiblichkeit gefährlich wird, wäre ein guter Titel für das Buch von der D'Angelo. Ja. Stimmt, stimmt. Der Titel liegt mir auf der Zunge, aber ist mir irgendwie entfallen. Nee, aber der Artikel selber, den könnt ihr euch ruhig auch mal in Ruhe durchlesen. Der steckt voller interessanter Menschen, die schlecht dargestellt werden, die alle wert sind, gelesen zu werden. Arne Hoffmann, Danisch, dieses komische Forum, wo das Superhass stattfindet. Die haben echt den Danisch da drin erwähnt, ne? Ja, ja. Das ist unglaublich. Unglaublich. Es gibt den Blogger Hartmut Danisch, der über das Wesen der Frau Folgendes schreibt. Einerseits fordern sie Posten in den Vorständen der größten Unternehmen, andererseits kann sie nicht mal selbstverantwortlich und zuverlässig entscheiden, mit wem sie bumst. Jede Beischlafentscheidung sei unverbindlich und wenn die Frau es sich später anders überlege, werde die Sache auf Kosten des Mannes rückwirkend zur Vergewaltigung erklären. Für ein Interview steht Danisch nicht zur Verfügung. Ja, ist es halt auch so. Das ist ja, MeToo. Ja, ja, eben. Also, da haben wir so viele Beispiele für schon gesehen, für genau zu denken. Also klar, das haben sie jetzt so jetzt genommen und er hat das sicherlich auch so formuliert und das klingt jetzt so wie eine generelle Aussage über alle Frauen. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn ich das jetzt mal beim Danisch durchlesen würde, dann würde sich das konkret beziehen. Auf Feministinnen und nicht auf. Nee, es würde sich konkret beziehen auf einen bestimmten Sachverhalt, auf irgendwas, was jemand irgendwie gesagt hat oder so, weil das ist ja im Prinzip das, was der Danisch macht. Ne, der guckt sich ja immer irgendwelche Sachen, der macht ja im Prinzip sowas ähnliches, wie wir hier machen. Ne? Der guckt sich ja auch mal irgendwelche Sachen an, die ihm Leute zugeschickt haben oder so und redet dann da irgendwas drüber. Da fällt mir gerade auf, der Nationalsozialismus sei in seinem Innersten weiblich gewesen. War das nicht so, dass bei MeToo irgendwie 3/4 der Leute, die beschuldigt worden sind, einen jüdischen Hintergrund hatten? Ja. Wo auch sich niemand drüber aufgeregt hat? Ja, das war ja das, was die Kabarettistin auch gesagt hat, ne, die Eckhardt hier. Das war ja was, wo sie ihr auch einen Strick draus drehen wollten, wo ich aber ehrlich gesagt auch wieder ganz positiv überrascht war, wie viele Leute dann doch tatsächlich sich diesem nicht angeschlossen haben und gesagt haben, dass das ja, weil das war nämlich auch eine der ersten Sachen, die ich mir zu dieser Sache gedacht habe, weil nämlich diese Anschuldigung von wegen, das sind ja alles Juden, die ist im Prinzip gar nicht so unterschiedlich zu dieser Anschuldigung, die sie ja tatsächlich vorgebracht haben, so nach dem Motto, ja, hier, das sind ja alle Männer, so, ne? Ja, ja. Und dieser Vergleich ist das Interessante und das ist ja im Prinzip das, was die Dame auch gezeigt hat und ja, also das drängt sich meistens nach gerade so auf, diese Feststellung. Und die Tatsache, dass die Leute das, dass sie da merken, oh nee, hier wird's irgendwie falsch, ja, das müsst ihr dann halt mal übertragen auf euren Männerhass dann. Weil da wird es nämlich eigentlich auch irgendwie falsch. Da müsstet ihr eigentlich auch merken, nee, das ist irgendwie verkehrt. Aber eventuell, ne, mit dieser Wegwerfgeschichte und so, ne, dass es einfach nicht so wichtig ist, ob wir die Männer alle hier Kacke finden oder so, weil wir die ja eh die meisten von denen nicht brauchen, evolutionäre Dead Ends und so. Aber ja, das ist, dem sind wir ja wieder nicht uns bewusst, dass wir das eventuell in unserer Psyche so drin haben. Das wollen wir ja nicht wahrhaben. Ja, kommen wir ins Ausland. Ja, da gab es diese Woche ein paar Dinge. Fangen wir mal mit einer Sache an, die hochemotional ist und die Gemüter in Amerika ja sehr erhitzt hat über die letzten Monate. Und es geht um George Floyd. George Floyd ist ja, denke ich mal, mittlerweile Begriff. Und die ganze Black Lives Matter Bewegung in Amerika hat sehr starken Aufwind bekommen und hat den George Floyd als die Bannerfigur quasi vor sich hergehalten. Und ja, jetzt ist im Endeffekt von der Daily Mail und von anderen Nachrichtenagenturen sind einige Bänder veröffentlicht worden von den Videos, von den Kameras, die die Polizisten getragen haben während des Zugriffes. Und es sind 8 Minuten, 9 Minuten unterschiedlich und ja, sagen wir es einfach mal so. Wer sich dieses Video komplett angeguckt hat, der kann halt das ganze Narrativ überhaupt nicht mehr nachvollziehen, ja, weil es die Polizei übertreibt an einigen Ecken und Enden. Allerdings, ja, der Zustand von dem George Floyd ist ziemlich eindeutig, ja. Er ist sehr, sehr daneben. Und nicht unbedingt, weil er total gelähmt vor Angst ist, sondern ja, weil er offensichtlich sehr stark unter Drogeneinfluss steht. Kann man einfach nicht anders sagen. Sein Verhalten ist sehr irrational. Und er ist nicht gewalttätig geworden, aber es ist einfach sehr, sehr tragisch, wie diese ganze Situation einfach gelaufen ist. Mhm. Wenn man sich dieses Video zusammennimmt mit den Polizeiberichten, den Obduktionsberichten, dann kann man sich vorstellen, wie das Gerichtsverfahren, was gegen die Polizisten eingeleitet wurde, wegen Mordes. Also das kann nicht wirklich irgendwie zu einem Urteil gegen die Polizisten führen. Nicht an Betracht der Tatsache, was da halt passiert ist, kann man einfach objektiv nicht mehr behaupten. Und allerdings ist dieser Artikel hier sehr prädestinierend für die Emotionalität des Themas, weil obwohl das Video in voller Länge in diesem Artikel eingebettet ist, spricht der ganze Nachrichtenartikel eine komplett andere Sprache und bezieht sich einfach nur auf das Fehlverhalten der Polizisten und wie verängstigt er gewesen wäre. Und sie leiten, also ja, ich will da nichts Böswilliges sagen, ja, aber der ganze Artikel leitet einen schon ziemlich viel. Und die üblichen Talking Points werden wiederholt. Und das ist wirklich, wenn man sich das Video angeguckt hat, dann wird man wirklich sauer, wenn man das liest. Ja, also mich hat das wirklich auch berührt, trotz der ganzen Angelegenheit. Und obwohl das alles so weit weg ist, ist es wirklich richtig widerlich, wie dieses ganze Thema ausgeschlachtet wird. Ja. Also wenn ihr hart im Nehmen seid, guckt euch das Video mal an. Also es passieren nicht wirklich schlimme Dinge, aber es ist halt schon wirklich traurig mit anzusehen, wie daneben der George Floyd halt ist. Halt wirklich sehr. Ja, und was ich halt auch bemerkenswert fand, ist die Tatsache, dass man da drin jetzt halt auch merken kann, dass er schlecht Luft bekommt, dass er da halt auch schon drauf hingewiesen hat, bevor er überhaupt da am Boden war und so. Ne? Also. Er hat ja selber drum gebeten, dass er sich auf den Boden legen darf. Also es ist alles, ja, also wie gesagt, die ganze Sache ist sehr schlimm, weil einfach da eine mediale Geschichte erzählt wurde, die sich so verfestigt hat und die einfach nicht mal durch so ein Video komplett durchbrochen werden kann irgendwie. Und wie gesagt, das Gerichtsurteil, das steht ja bald aus. Aus meiner Sicht halt auch wieder, weil das Kulturkampf halt wieder ist, ne? Also weil es auch wieder so ist, wir können das jetzt instrumentalisieren, wir können ja jetzt unsere Sachen, die wir sowieso schon immer machen wollten, jetzt mit der Polizei irgendwie, dass sie nicht mehr so viel schießen oder keine Ahnung oder weniger Geld kriegen oder irgendwo nicht mehr patrouillieren oder was weiß ich nicht, was sie da irgendwie meinen, was da jetzt irgendwie die Wende bringt. Oder was halt an eben politischen Forderungen in Amerika derzeit durchgesetzt wird, ist alles sehr, sehr, sehr seltsam. Und das Einzige, was es, wer wirklich davon profitiert, sind halt private Security-Unternehmen. Wirklich. Ja, weil alle Leute und alle Nachbarschaften in Amerika jetzt sich Private Security anschaffen, weil sie nicht wissen, keine Ahnung, wird nächsten Monat auch darüber abgestimmt, dass die Polizei hier nicht mehr patrouillieren darf oder sonst irgendwas. Ja, und das ist ja gerade der Witz, ne, mit diesem ganzen strukturellen Gedöns und so, wo sich die Leute drüber aufregen. Ob das jetzt passiert oder nicht, wenn der Trend ist auf jeden Fall da, dass die Leute denken, es könnte passieren. Wenn man dann da irgendwo so eine Gesetzlosigkeit hat, ne, wo die Leute, wo da keiner sich mehr drum kümmert, dass es irgendwie halbwegs in geregelten Bahnen abläuft und die Leute da irgendwie halbwegs sicher sind, da gibt's dann auch keine Supermärkte mehr und diesen ganzen Kram und das verslammt alles und dann stellt man sich wieder hin und sagt, ja, hier Struktur, guck mal, die Struktur ist alles hier, die ganze Struktur ist hier so schwach. Also, ja, wir haben ja jetzt beispielsweise in Portland die Situation, dass nachdem sich in Anführungszeichen die Federal-Leute zurückgezogen haben, was nicht stattgefunden hat. Da ist keine einzige Person, ist da weniger da, die vorher da waren. Das sind die Leute, die da im Gerichtsgebäude sind und das quasi, ja, das ist halt das Sicherheitspersonal von dem Gerichtsgebäude. Und allerdings haben die Proteste sich jetzt von dem Gerichtsgebäude wieder wegentfernt zu anderen Teilen der Stadt. Ja, und da gab es jetzt, ich weiß nicht, ob es die letzten 4 Tage waren oder jetzt mal einen Tag nicht. Ich weiß jetzt nicht, was da gestern wieder passiert ist. Aber 4 Tage hintereinander sind halt auch offiziell von der Polizei Ausschreitungen ausgerufen worden, weil die Situation da jetzt so ist, dass wenn Demonstrationen und Protester sind oder sowas, die Polizei überhaupt nicht einschreiten darf. Die darf keine Straßen absperren, die darf auch kein Crowd-Control machen, bis halt irgendwelche Sachen gegeben sind, dass halt ein Feuer gelegt wurde oder dass Personen verletzt wurden oder irgendwelche anderen Kriterien erfüllt wurden, dann sagen sie offiziell, okay, das ist jetzt nicht mehr Protest, sondern das ist jetzt Riot und dann darf die Polizei erst tätig werden. So, und das ist eine sehr seltsame Vorgehensweise halt. Ne? Tja. Und es hat sich jetzt eine Bewegung gegründet. Da bin ich mal gespannt, wie viel die an Fahrt gewinnt. Die wollen sowas wie Occupy Wall Street machen. Nur in Washington D.C. und vor dem Weißen Haus. Halt in der Mall of America. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Okay. Ja, dieses hier war auch ganz lustig auf jeden Fall auf Twitter diese Woche. Und zwar sind jetzt die Sockjust-Leute, die man ja sowieso schon so ein bisschen verglichen hat mit der Partei mit der Ingsoc aus dem 1984. Die sind diese Woche auf den Trichter gekommen, dass sie sich gerne hinter die These 2 plus 2 gleich 5 stellen wollen, die ja in dem Roman 1984 auch eine gewisse Rolle einnimmt. Und haben das dann hier auch mit diversen Sachen versucht zu verteidigen. So Sprüchen wie, wenn ich in zwei Fabriken zwei Maschinen stehen habe und noch Teile für eine dritte, dann ist 2 plus 2 gleich 5. Das ist so, oder wenn ich irgendwie 2,4 plus 2,4 ist hier 4,8 und das ist rund 5 von der Herleitung. Und das war so ein Ding, was hier halt diverse postmoderne Leute da auf Twitter versucht haben, diese Woche die Leute davon zu überzeugen und dann auch immer mit so Sprüchen natürlich wieder dabei, nach dem Motto, ja, diese Mathematik, die will ja wieder nur hier die Herrschaft aufrechterhalten und so sagen, dass es objektive Realität gibt und und dieses ganze Zeug, was die Postmoderne ja natürlich alles in Frage stellt und deswegen ist 2 plus 2 5. Wisst ihr Bescheid. Hier gab es eine schicke Grafik, wenn du etwas runterscrollst, die ich schick fand. Also hoffentlich hat das Archiv die Grafik nicht gefressen. Dann noch ein bisschen. Nach verschiedenen Parteien, wer dem zustimmt. Ja, genau. Haben Sie Verständnis für die aktuellen Demonstrationen, die sich gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie richten? Und ich fand es interessant, dass Grüne, SPD, CDU, dass die da halt da komplett voll dabei sind. Linke nur so 3/4, FDP ist so 60%, AfD mehrheitlich eigentlich nicht. So. Und als Sonstige war ganz interessant. Also ich, keine Ahnung, ich fand das einfach überraschend. Also, weil an sich, so von der Politik her, da kann man sich ewig lang drüber streiten, aber es gibt halt auch schwedisches Modell. Also die haben es halt auch anders gemacht. Also, dass da Raum ist für Kritik, ob die dann am Ende so gerechtfertigt ist oder ob sie nicht gerechtfertigt ist, das soll dann mal dahingestellt sein. Aber Demokratie bedeutet halt einfach, dass man halt auch dagegen demonstrieren darf. Und ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Vor allem, es gibt ja auch eine Studie, dass autoritäre Maßnahmen, dass die stärker sind, wenn Pathogene unterwegs sind. Also, wenn lokal in der Bevölkerung viele Krankheiten auftreten, dann ist die Support für autoritäre Maßnahmen höher. Und dann fand ich es halt total lustig, dass halt SPD, CDU, dass die halt da voll so, ja, super, weiter so, Merkel, Akbar, so, ich keine Ahnung. Und Grüne halt auch. Und der Rest halt irgendwie so, sich so nicht so einig war. Also, weil das Ding ist jetzt, ich habe nicht mal mehr eine Präferenz darüber, ob jetzt Schweden gut ist, ob das, was wir gemacht haben, gut ist. Das kann man in meinen Augen erst in einem Jahr oder so sagen. Also deswegen bin ich da bisher auch verhalten. Aber ich fand es einfach spannend, die Aufdröselung nach den verschiedenen Parteien. Also, ich finde es vor allen Dingen lustig, wie solche Leute plötzlich so riesen Schweden-Fans geworden sind, was ja sonst immer so feministisches Albtraumland war eigentlich. Ja, so ein gigantisches Albtraumland, ne? Ja, wortwörtlich. Also, aber bei Schweden ist es halt auch so, dass die eine Staatsschuldenkrise haben, die denen bevorsteht. Also da stehen die Drehzahlmesser auf, dass es der Wirtschaft gar nicht gut geht und dass zum Teil schon richtig viele Kommunen und so pleite sind. Und das wird halt mit auch ein Grund gewesen sein, warum man sich dann eben ein bisschen weniger gegen Wirtschaft kaputt machen entscheidet. Also, und ja. Ja, kommen wir nun zu schlechten Nachrichten. Der Pride-Fuck wurde doch gecancelt. Nein, schade. Doch. Wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung sprengte die Hamburger Polizei am CSD-Wochenende eine Fetisch- und Sexparty. Schreibt hier quer.de. Und ja, also ich fände es eigentlich so ein bisschen die Novelty des Ganzen. Also wie man an anderer Stelle halt, ja, also dass das jetzt auch nur bei quer.de auch noch so relativ neutral halt berichtet wird. Ne? Also man schreibt halt schon so, ja, da hat man sich eigentlich an nichts gehalten. Ne? Das war und die Leute sollten sich da schon anpacken und so alles. Ne? Und man sagt halt auch, dass diese eigentliche CSD wohl total gesittet abgelaufen ist. Das haben sie irgendwie in Hamburg auf dem Fahrrad gemacht dieses Jahr. Irgendwie jeder so auf seinem eigenen Fahrrad sind sie durch die Gegend geradelt für ein CSD. Ja, und das hat auch keine weiteren Wellen irgendwie geschlagen, ne? Und da sagt jetzt auch keiner irgendwie, ja, ist unverantwortlich oder so, ne? Wir gönnen die Leute denen dann den Spaß oder ja, das fand ich halt ganz interessant, so von der Wahrnehmung her, ne? Wie das so behandelt wird hier. Also das haben sie halt auch dann gecancelt halt, ne? Also insofern kann man jetzt hier nicht sagen, wurden die jetzt hier bevorteilt oder so. Aber so rein von der Wahrnehmung des Ganzen fand ich das schon ganz interessant. Uff. Ja, hier haben wir jetzt noch ein Video. Heute mal wieder bei Videos, der Werbung, ne? Vorhin habe ich mir auch gedacht, uff. Safer okay. Sex 3.0. Kondom, oder was? Nee. PrEP und Schutz durch Therapie. Entschieden, Sie protestieren in viele Richtungen, aber noch einmal, Sie haben jetzt ganz klar gesagt, man muss alle Menschenrechte schützen, egal wo. Da zieht Ihre Partei nicht wirklich mit. Ich habe geschaut, welche Beschlüsse haben Sie gefasst. Sie haben auch im Parteivorstand viele Solidaritätsbeschlüsse gefasst, keinen einzigen davon zu Hongkong. Ja, aber wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt und auch klar dazu bezogen. Ja. Sie sind da auch sehr entschieden, Sie protestieren. Ja, wir haben uns klar bezogen. Wir haben uns klar bezogen, aber wir haben keine Beschlüsse gefasst und nichts. Weil China ist doch gut, ne? Sagt die Linkspartei. Also für die Leute, die uns nicht zuhören, das war jetzt ja gerade das Sommerinterview mit der Frau Kipping von der Linkspartei. Das Sommerloch-Interview meinst genau. du? Genau. Ja, also als ich noch vor 10 Jahren noch eigentlich halt eher halt einfach links war, da fand ich China auch super, Staatskommunismus, Staatskapitalismus etc. pp., dass es ja viel mehr bringt, viel effektiver ist, in der Lage sind, langzeitig zu denken und so. Und dann über die Jahre, ich halt in vielen verschiedenen Büchern halt nach und nach erfahren, dass das halt alles nicht so intelligent ist und halt nichts mit der Realität zu tun hat. Also, und dann bin ich liberaler geworden. Kapitalismus Akbar. Ayn Rand ist meine Heilige. Zu der bete ich. Russia is winning the information war in Afghanistan. Das Lustige ist, ich hatte kurz davor einen Artikel gelesen, dass Russia keine größere Agenda hat gegen die USA. Und danach habe ich den Artikel gelesen, dass die den Information War in Afghanistan am Gewinnen sind. Und scheinbar gab es auch Kopfgelder und so, die vom Trump irgendwie weggewunken worden sind. Und was da jetzt wirklich die Sachlage ist, ist natürlich schwer, weil ich spreche die lokale Sprache nicht. Ich habe dort kein Netzwerk. Ja, das richtig nachzurecherchieren, ob das dann so stimmt, wenn du das hier liest, das ist ja halt nicht möglich. Und generell kann ich sagen, zu Afghanistan gibt es ein ganz schönes Buch, das heißt Afghanistan, A Cultural and Political History, wo man das Land auch mal selber ein bisschen kennenlernt und eben auch nachvollziehen kann, warum das Land Graveyard of Empires, also Friedhof der Imperien genannt wird. Und ja, also Artikel war ganz interessant, aber wie halt mit Geopolitik so ist, du musst dann halt blindlings dem Medium vertrauen und ich habe generell bei allem Probleme, einfach Narrativen zu glauben. Meinen eigenen, den anderen, keine Ahnung. Für mich ist das alles immer mal gucken, ob das am Ende so stimmt. Also so ein bisschen gesunder Skeptizismus. Auch wenn ich das Wort Skeptiker hasse, wie nochmal was. China's Grand Strategy, Trajectories and Long-Term Competition. Ist eine interessante Handreichung. Ich habe mir die am Samstag eingelesen, bin dann aber lieber mit meiner Tochter Eis essen gegangen, anstatt das fertig zu lesen. Das ist auf jeden Fall interessant, ist halt Rand auf hohem Niveau, mit ordentlichen Quellenangaben, wissenschaftlich, spieltheoretisch, militärstrategisch, über internationale Diplomatie, wie sich das entwickeln könnte, ob dann USA und China auf einem Kollisionskurs sind, ob sie nebeneinander her existieren, ob es Great Power Competition gibt oder nicht. Das ist halt ganz interessant und da werden halt verschiedene Szenarien beleuchtet, wie das halt in den 2030er, 2040er, 2050er Jahre denn so aussehen könnte mit China. Und wenn ihr euch tiefer dafür interessiert, kann ich euch noch Unrestricted Warfare empfehlen. Das ist ein Buch, was von zwei Militär-Hainos geschrieben worden ist von China, die halt sozusagen diesen Low-Intensity-Konflikt, den ich am wahrscheinlichsten halte, genauer beleuchten mit Lawfare, Economic Warfare, Network Warfare und Terrorism. Also wie halt sich sozusagen Staaten gegeneinander ja, bullien können, ein bisschen miteinander kämpfen können, ohne dass es eben Soldaten gibt, die ja schießen, also, sondern halt tweeten und Leute, die mit politischen Kampagnen den Gegner ja, halt schwächen. Also. Ist das eine aktuelle Version oder ist das noch die von 2018? Nee, ist aktuell. Also jetzt neu, frisch rausgekommen, 2020. Ja, ach ja, die Wirtschaftswoche will nicht, wie wir wollen. Ja, aber das ist an sich auch nur ein ganz kurzer Anriss. Einfach nur ein Vergleich, was mich irgendwie bei der deutschen Nachrichtenlandschaft stört, bei der Auslandsberichterstattung. Und zwar, USA legen im Streit mit China nach. Sanktionen gegen Baufirma. Washington wirft dem Unternehmen Menschenrechtsverstößen vor. Deswegen verhängt die US-Regierung Sanktionen gegen XPCC. Viel mehr steht im Absatz darunter auch nicht und da ist ja so ziemlich gar nichts an Informationen. Wenn du bitte zum nächsten Artikel gehst, Chris, dann sehen wir eine amerikanische Publikation. US sanctions China's paramilitary in Xinjiang. Moment mal, nee, Baufirma? Paramilitär? Was jetzt? Ja, es geht da im Endeffekt um ein, ja, Teil privates, Teil staatliches Firmenkonstrukt, was quasi die Republik Xinjiang, heißt sie, glaube ich, Republik, ist natürlich ein Hohn, quasi militärisch und wirtschaftlich kontrolliert. Ja, es ist der Teil, der als Han-Chinesen bezeichnet wird, was ja also ein Zusammenschlussbegriff ist laut Chinas Staatsdoktrin. Und das ist ja die Bevölkerung, die auch bevorzugt wird. Und die Uiguren in Xinjiang, die werden ja, ja, die sollen sich ja mehr den Han-Chinesen anpassen. Das hat auch einen Namen. Ich weiß nicht, ob es Hanification ist. Weißt du das zufällig, Abel? Sinofication. Sinofication, genau. Okay. Ja. Ja, also das ist eine quasi Megacorp und natürlich unter kompletter Kontrolle von der chinesischen Regierung, Söldnertruppen, die Betreiber der Lager auch, nicht nur die Bauer der Lager, sondern auch die Betreiber der Lager und ja, quasi der lange Arm der chinesischen Regierung in Xinjiang. Diese haben jetzt quasi Sanktionen bekommen von Amerika unter dem Magnitsky Act wegen Menschenrechtsverletzungen. Und ich hatte es ja schon hier angesprochen, es sind ja mehrere Executive Orders von Donald Trump jetzt gekommen. Da kommen gleich auch noch ein paar andere Sachen. Man muss das alles, was jetzt kommt, sehen, das entspringt der einen Executive Order, wo er gesagt hat, jegliche Unternehmen, die was mit der Kommunistischen Partei zu tun haben, müssen damit rechnen, Sanktionen zu bekommen. Und da werden jetzt Kommissionen einberufen, die Maßnahmen vorschlagen und die werden umgesetzt. Und das sehen wir jetzt. Die ganzen Sachen, die jetzt aus Amerika kommen, Stück für Stück gegen Unternehmen und Einzelpersonen, da werden jetzt verschiedene, hier, das ist jetzt auch nicht der Trump direkt gewesen mit einer Executive Order, sondern das war das Treasury Department. Die haben das quasi als Finanzsanktion verhängt. Und ja, also ich weiß es nicht. Ich kann das wirklich nicht überbewerten. Ja, dass die Leute, wie gesagt, die deutsche Überschrift Sanktionen gegen eine Baufirma. Wenn wir später haben, auch mit Tencent wird gesagt, so ja, das wird nicht sehr viel großen Einfluss haben, weil die arbeiten ja nur in China selber und das stimmt einfach nicht. Ja, es wird runtergeschrieben und es ist wirklich sehr seltsam. Die müssen halt anfangen, ihre Lieferketten zu diversifizieren von China weg. Ansonsten können sie nicht mehr mit Amerika Handel treiben. So sieht das bald aus, wenn noch ein paar weitere von diesen Sachen kommen. Und eine Sache, die viele Leute nicht wissen, Executive Orders werden ja normalerweise von Präsident zu Präsident neu aufgelegt und können auch wieder abgesetzt werden. Allerdings gab es gerade eine Gesetzesänderung in Amerika, dass sie mindestens 2 Jahre nach der Amtszeit weiter in Kraft bleiben müssen und nicht vom neuen Präsidenten abgesägt werden können. Vielleicht ist das eine Sache, die viele Leute noch nicht realisiert haben und die denken alle, bei der Wahl würde sich was ändern an diesen Sanktionen. Nee. Wenn der Trump sie nicht zurücknimmt, dann nicht. So, kommen wir von der wirtschaftlichen Krise zur allgemeinen ökologischen Krise in China. Die haben eine massive Flutsaison gehabt, drei Fluten, die vierte Flut steht quasi jetzt aus, sind sehr viele Dämme gebrochen, sehr viele Dämme sind quasi zerstört worden, Städte sind evakuiert worden, um die überfluten zu können, um die große Katastrophe zu verhindern, dass halt der Drei-Schluchten-Damm nicht mehr in der Lage ist, genug Wasser abzuleiten und halt wirklich strukturell nicht mehr in der Lage wäre, die Wassermassen zurückzuhalten, die sich da aufgestaut haben. Ja, wieder nicht sehr viel in deutschen Medien darüber. Und hier ist ein Artikel von der Heritage Foundation. Das ist eine konservative Stiftung. Allerdings ist das hier ein Artikel, der hat weniger mit Politik zu tun, sondern hier geht es einfach nur um grundsätzliche Probleme, die China hat. Auf jeden Fall als Leseempfehlung. Es geht natürlich um die Überflutung, die jetzt schon dafür gesorgt hat, dass halt Ernteverzögerungen da sind, Felder geflutet wurden, Felder verseucht sind, weil halt Städte überflutet wurden, wo Chemieanlagen direkt an den Flüssen natürlich auch gebaut waren. Und es werden hier sogar für die Heritage Foundation sogar die konservativen Zahlen der chinesischen Regierung angenommen. Die chinesische Regierung meinte, es sind 2 bis 3 Millionen Leute, mussten jetzt umgesiedelt werden. Allerdings, wenn man sich einfach anguckt, was überflutet wurde, ja, da sind halt mehrere, in Anführungszeichen, kleine Städte umgesiedelt worden. Allerdings haben diese kleinen Städte so 3 bis 4 Millionen Einwohner jeweils. Also sind die Zahlen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich hoffe nur, dass da nicht zu viele Leute gestorben sind. Ja, die Zahlen sind da ja, was das angeht, noch sehr gering. Jetzt steht halt noch ein Monsun aus. Und die hatten schon die Situation, dass quasi die maximale Zuflussmenge und die maximale Abflussmenge von dem Damm erreicht wurde. Also das ist quasi das, was um den Pegel zu halten. Aber da mussten schon nicht nur die normalen Wasserschleusen geöffnet wurden, sondern da musste zusätzlich über Notfallausgänge und über den Lift, wo normalerweise Schiffe rüber den Damm hochgefahren werden, dass sie weiterfahren können auf dem Yangtze. Da musste auch Wasser drüber abgelassen werden. Das hat bei Dämmen natürlich immer zur Folge, dass da Schäden entstehen, die erstmal dann auch wieder repariert werden müssen. Und hat man nicht die Möglichkeit, über einen sehr langen Zeitraum da wirklich Wasser abzuleiten, weil die einfach nicht dafür konstruiert worden sind, dass halt so viel Wasser durchfließt. Auch die Tore, wo das Wasser normalerweise durchfließt und wo auch beispielsweise die Elektrizität erzeugt wird, die sind auch nicht dafür konstruiert, im Idealfall die ganze Zeit offen sein zu können. Deswegen sieht man immer, auch wenn die Flutwerte sehr hoch sind, dass es teilweise so ist, dass lieber Städte evakuiert und teilweise geflutet werden, geplant, als dass man 2 weitere Tore öffnet, weil wenn man das machen würde, könnte es sein, dass sie nach einer Zeit einfach strukturell kollabieren und ja, ich hatte es ja schon mal gesagt, wenn der Damm zusammenbricht, dann können wir über Todeszahlen wirklich nur noch spekulieren und sowas gab es noch nicht. So, und das kann man wirklich nur hoffen, dass die Chinesen es nicht so weit kommen lassen. Ja, und sie sind schon sehr rabiat mit ihren Maßnahmen, was das Ganze angeht. Und man weiß natürlich sowieso nicht, was wirklich vor Ort angeht, weil ja, wie ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, eine ziemliche Nachrichtensperre auch besteht, was das Ganze angeht. Und auch durchgesetzt wird, auch was private Postings von Privatpersonen angeht. Naja, ich hoffe, dass die Leute da viel, viel Glück haben und durch die Regensaison jetzt gut durchkommen und dass nicht zu viel zerstört ist. Ja, und dann ist dann natürlich noch das Problem, dass die großen Industriestädte alle entlang des Yangtze sind und diese ganzen Frachtbewegungen zwischen den Städten und die Industrieanlagen, wenn sie geflutet wurden, konnten sie natürlich auch nicht benutzt werden. Das ist natürlich auch ein sehr immenser wirtschaftlicher Schaden, der die Förderketten natürlich auch wieder sehr belastet hat. Die weltweiten wirtschaftlichen Lieferketten, die wir ja alle kennen und schätzen gelernt haben in den letzten Monaten. Ja, Weißrussland. Ich habe mich schon beschwert, dass keiner über Weißrussland redet und jetzt gibt es da eine Wahl vom Lukaschenko. Ihr könnt alle mal überlegen, ob der Lukaschenko wiedergewählt wird. Ich meine, die Oppositionellen sitzen zumeist im Gefängnis oder sitzen im Ausland. Oppositionelle Kritiker sitzen im Gefängnis und werden, während sie im Gefängnis sitzen, weiter zusätzlich angeklagt, dass, obwohl sie im Gefängnis sitzen, weiterhin halt irgendwie gegen das Regime vorgehen würden. Und jetzt wurden Mitglieder einer privaten Sicherheitsagentur Wagner's Security festgenommen in Weißrussland. Es sieht so aus, dass die halt von Russland über Weißrussland nach Somalia und andere afrikanische Staaten halt in die Einsatzgebiete geflogen sind, wo sie halt als Söldner tätig waren für Russland, spekuliert man. Allerdings wurden die festgenommen unter dem Vorwand, ja, ihr habt euch mit Oppositionellen im Land irgendwie verschworen, um irgendwie jetzt die Wahlen zu manipulieren, und deswegen wurden jetzt 33 Leute festgenommen und sollen jetzt an Russland wieder ausgeliefert werden. Und ja, Weißrussland ist ein sehr seltsames Land. Also wie gesagt, die Präsidentschaftswahlen finden jetzt statt. Der Lukaschenko wird wiedergewählt werden. Der ist seit 94 immer wieder gewählt worden. Wen wundert's? Und ja, wenn da nicht irgendwas mit Russland gewesen wäre, wäre wahrscheinlich auch gar nicht großartig darüber berichtet worden, außer Präsidentschaftswahlen. Ja, aber dass der auch Russland verantwortlich machen will, also verstehe ich nicht. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, weil Weißrussland und Russland sind eigentlich Buddy-Buddies. Ja, genau. Aber also, sehr merkwürdig. Ja, sehr. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber hey, ich habe drum gebeten und danke, Karma, Weißrussland-Meldung. Ach ja, okay. Ist ja an sich auch nicht so lustig. Ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Und was in Beirut passiert ist, war absolut schlimm. Ja, also die Videos sind ja um die Welt gegangen. Habt ihr auch alle gesehen. Ne? Habt ihr auch wahrscheinlich, wie alle am Anfang, gedacht, ach, das ist ja gar nicht so. Oh Gott. Ne? Das ist die Reaktion, wenn man das Video sieht. Und die armen Leute vor Ort, viele Leute sind gestorben. Und ja, hier. Es wird hier in dem Artikel wieder drüber spekuliert, was im Endeffekt passiert ist vor Ort. Allerdings in der Auslandpresse sind an sich schon Tage vorher, ist quasi jetzt, man hat sich ja zusammenklamüsert, wo dieser Dünger herkommt, dass es von einem russischen Schiff gekommen ist. Wenn du möchtest, kannst du zum nächsten Artikel gehen, der ist leider von CNN, dafür muss ich mich entschuldigen. CNN ist haram. Ja, aber das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dieser ganzen Sache gewesen. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass ein russisches Schiff, ja, was heißt wieder ein russisches Schiff? Ja, es ist an sich ein, es kam aus Russland, ja, es ist eigentlich ein Schiff aus Moldova. Ja, also nicht wirklich russisch, aber ja. Russian Ship halt, CNN, okay, Entschuldigung. Ja, also die MV Rosus, ja, sie kam aus Georgien und hatte diesen Dünger geladen und der Dünger sollte nach Mosambik geladen werden. Dann gab es allerdings mehrere Probleme, und zwar die Tatsache, dass nach Libanon gefahren wurde, war der Tatsache geschuldet, dass dem Kapitän oder der Schifffahrtsgesellschaft zwischenzeitlich das Geld ausgegangen ist und die mussten noch zusätzliche Fracht an Bord nehmen, um das nach Libanon zu bringen. Und wo sie dann in Libanon angekommen sind, da wurde das Schiff dann festgesetzt wegen verschiedenen Regelverstößen und weil bestimmte Gelder nicht gezahlt wurden. Und dann saß die Crew des Schiffes erstmal da 2 Wochen fest und wurde dann quasi in ihre Heimatländer zurückgebracht von den jeweiligen Botschaften, und das Schiff und die Fracht wurde halt beschlagnahmt und dieser ganze Dünger, der lag dann halt seit dem Jahr 2014 wohl in dieser Halle rum. Nein. So, und das ist halt der Ermittlungsstand von CNN, den halt auch viele andere Nachrichten-Outlets übernommen haben. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt als die endgültige Geschichte gilt, die es zählt, aber wenn das halt alles so passiert ist, wie es hier dargestellt wird, wird das schon so ein bisschen Sinn ergeben. Allerdings ist es ja immer noch so, dass sich der Dünger nicht von selbst entzündet hat und dass weiterhin geguckt werden muss, was ist da sonst noch gewesen. Und da werden wir wahrscheinlich noch einige interessante Sachen. Weil es gab ja auch irgendwie so ein Video von dem YouTuber Skeptor. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der hat, glaube ich, schon eine Weile keine Videos mehr gemacht. Der hatte nämlich so ein Ding gezeigt von der UN-Vollversammlung, wo der Netanyahu da so eine Grafik gezeigt hat von Munitionsdepots von der Hezbollah. Ja. Und eins davon war auf jeden Fall auch da irgendwo am Meer. Und es war unter dem Hafen, ja. Okay. Also es waren drei, einer unter einem Fußballplatz von einem Fußballverein, der Hezbollah gehören soll angeblich, einer im Hafen und das dritte irgendwo, habe ich jetzt vergessen? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das war ja auch die erste Spekulation, wo man drüber geredet hat. Und ich habe jetzt auch nur die Variante dargestellt, die von CNN kam. Ich habe ja gesagt, wenn das alles so stimmt, kann man sich das vorstellen, aber wie wurde das Ganze gezündet immer noch? Aber natürlich, die Hezbollah ist in Libanon, ich weiß nicht, sowas wie die Polizei und die Armee, so halb offiziell. Ja, dann, ist, kommt hin. Dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, Libanon ist generell ein komplizierter politischer Staat, weil ein sehr großer Teil der dort lebenden Bevölkerung erstmal Flüchtlinge sind. Und zwar Flüchtlinge nicht in dem Sinne von, wir sind im Land geflohen und sind hier in dieses Land geflohen, sondern Flüchtlinge im Sinne von, wir gehen irgendwann wieder nach Hause und wollen das eigentlich auch noch. Sehr viele UN-Programme, sehr viele Programme mit Nahrungsmittelhilfen und so weiter und so fort. Dann ein sehr schwierig austariertes politisches System und wir hatten ja, darüber hatte ich ja auch hier schon geredet, die Unruhen Ende letzten Jahres, die ja schon fast zu einem politischen Putsch geführt haben. Und das Problem ist, wenn man die gemäßigte Ausgleichsregierung wegputscht, was soll danach Besseres kommen? Ja, und jetzt sind natürlich wieder Proteste ausgebrochen, es sind die ersten Politiker zurückgetreten. Es gibt Berichte, dass Regierungsgebäude gestürmt wurden von Demonstranten. Wie weit man das bewerten soll, weiß ich jetzt nicht. Aber es geht halt weiter im Libanon. Sehr gebeuteltes Land. Kommen wir nun zur MLPD-Sezession. Also ich habe die Tage auf Twitter eine Umfrage gemacht, welche Ideologie ich annehmen soll. Libertarian, Nassball, SJW oder demokratischer Etatist. Herausgekommen ist mit 31%, dass ich Libertarian werden soll. Also da habt ihr es. Ich möchte gerne eine Welt der Lichtensteine. Und das ist meine offizielle Doktrin. Und ich setze mich dafür ein, dass jeder sezessieren darf. Also mindestens 800 Staaten anstatt 200. Also ist ja eigentlich von unserer Seite aus im Weltraum auch egal, ne? Was die Leute ja, genau. Machen. Ich finde die Idee klasse. Ja, hier, da habe ich ja vorhin schon mit dem Spiegelartikel vorgegriffen. Das ist ein Artikel, den ich gerne mal rumreiche. Wenn sich jemand genauer auskennt und eine gute Kritik von dem Artikel hat, wäre ich auch sehr dankbar, weil nicht, dass ich hier jetzt falsche Info mit meinem Laienverständnis von Wissenschaft verbreite. Pathogens and Politics for the Evidence that Parasite Prevalence Predicts Authoritarianism. Also, dass du halt Parasite Stress Hypothesis, also dass du sozusagen den Willen der Bevölkerung für autoritäre Maßnahmen vorhanden ist, wenn halt viel Pathogene halt im Umlauf sind. Also ob das jetzt irgendwelche Würmer sind im Wasser oder Tuberkulose oder halt Corona, also was es auch immer ist, aber halt viel ansteckendes irgendwas, viel autoritäre Forderungen von allerlei Menschen aus allen verschiedenen Richtungen. Also ja. Ich habe übrigens mit dem Artikel hier auch damals, als der Zika-Virus in den USA rumging, das war mit ein Grund, warum ich einen relativ hohen Betrag, also für mich zumindest hohen Betrag, auf Trump gewettet habe. Also okay. Mit dem Artikel hier. Ja, da habt ihr es. Ja, apropos Parasite, ich habe mir gestern den Film angeguckt mit dem Namen Parasite, der hier dieses Jahr den Oscar da gewonnen hat, da als bester Film. Und kann ich auch tatsächlich empfehlen. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ist auch ein Film, der sicherlich also eine eher linke Message tatsächlich hat. Also es geht eigentlich um Klassenunterschiede in diesem Film. Also die beginnende Handlung kann ich eigentlich mal erzählen. Ist quasi so, dass so eine Familie aus ärmlicheren Verhältnissen, da hat erst der Junge die Möglichkeit, in so einer reichen Familie die Tochter der Englischunterricht zu geben, weil der das eigentlich macht, so ein Kumpel von ihm, Universitätsstudent, der geht halt außer Landes und meint dann so, ja, hier, mach du das mal lieber, weil meine, der war halt verliebt in die Tochter und wollte dann nicht, dass einer von seinen Kommilitonen sich die dann irgendwie aufreißt. Und deswegen haben sie dann quasi da Unterlagen gefälscht, damit er dann da sich da als Englischlehrer ausgeben konnte. Und dann probieren sie halt so peu à peu den ganzen, erst den Fahrer von der Familie, das macht dann, den ekeln sie dann weg, das macht dann der Vater von der ärmeren Familie, aber die wissen halt nicht, dass die sich alle da gegenseitig kennen. Und die Tochter ist dann irgendwie wird dann Kunstlehrerin von dem Sohn von der reichen Familie. Und die Haushälterin Ekin sind auch noch weg. Und das ist dann so, das schaffen sie dann alles so bis zur Stunde 1 von dem 2-Stunden-Film. Und was danach passiert, erzähle ich euch jetzt mal nicht. Das müsst ihr euch dann natürlich selber angucken. Ich fand das ein ziemlich guter Film. Und ich habe den im Original geguckt mit Untertiteln. Fand ich besser, gibt zwar auch eine deutsche Synchronisationsfassung, aber ich mag das eigentlich besser, wenn man so ein bisschen gucken kann, wie die Schauspieler das alles so betont haben und so, auch wenn man das Koreanisch jetzt nicht wirklich versteht. Aber ja, gibt es bei Amazon für umsonst im Moment noch, falls ihr da Amazon anhabt. gesagt, Haram, Kartell. Ja, Kartell wird aufgelöst. Kapitalismus ist schlecht. sagst du da den Namen nochmal? Parasite. Das ist der Film von Bong Joon-ho, heißt er, glaube ich, dem Regisseur, der jetzt den Oscar als bester Film gewonnen hat. Parasite. Gibt's auch woanders als bei Amazon. Ja, bestimmt, aber da kostet auf jeden Fall nichts, wenn man ein Abo hat. This brilliant image from neutered adapt and adapted by Nicholas Taleb in his Principia Politica paper captures my view of inequality issues in less than 1K words. Und da ist eine wunderbare Grafik. Wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, dann sehen wir die Grafik in ihrer vollen Blüte. Du kannst so viel in politischer Diskussion einfach mit dieser Grafik ersetzen. Also, bis ich das mal gerafft hatte, das hat auch lange gedauert. Also. Generell, keine Ahnung, dauert es immer relativ lang, bis man irgendwas richtig verstehen. Man hat immer so das Gefühl, dass man die Sachen oberflächlich gut verstehen und dann kommt irgendwann mal eine schicke Grafik und dann siehst du es direkt, wie, also was halt das Problem ist. Also, und da könnte man auch den Solzhenitsyn, ah, ich habe es falsch ausgesprochen, aber ihr wisst, wen ich meine, den Archipelo Gulag Heino nehmen, der meinte, dass durch halt jedes Herz gut und böse geht und dass halt ja man nicht einfach nur irgendwelche Leute irgendwo hinbringt in irgendwelche Camps und dann als Utopia ausbricht, sondern dass es halt kein Utopia gibt und der einzigste Weg ins Utopia führt, dass halt es keine Utopisten mehr gibt. Aber das ist halt auch wieder utopisch. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, dann erklär mir doch bitte noch mal kurz, was Rent-Seekers bedeutet. Rentseekers, die wollen einfach nur durch den Staat sich einen Vorteil verschaffen, wo sie unproduktiv Geld abgreifen können. Also, dass sozusagen ein Wettbewerb reguliert, überreguliert wird und du dann einen Vorteil hast gegenüber anderen Firmen oder gegenüber Neueinsteigern in eine bestimmte Branche, weil du den Staat verwendest, um sozusagen ein Gebiet einfach aufzuteilen und natürlich ist es Monopol oder Oligopol aufzubauen. Also, wenn zum Beispiel, dass es nur einen Bäcker in der Stadt gibt oder so. Also, solche Sachen. Und das ist halt der Hauptgrund, warum Kapitalismus oftmals nicht so gut funktioniert. Wegen Korruption halt, ne? Ja, genau. Also, und es ist ja auch allzu menschlich. Also. Ja, Trump signs executive order to ban TikTok, WeChat. Kommen wir noch zum anderen Punkt. Wie gesagt, das ist jetzt alles in Folge zu sehen von den ganzen Maßnahmen, die nach und nach gegen halt verschiedene Unternehmen und Personen in China gefahren werden. Und der Artikel ist besonders interessant, weil zuerst gab es tatsächlich in Amerika eine vorsichtige Welle, dass die Leute gemerkt haben, Moment mal, es gibt ja sehr viele Unternehmen wie Spotify und sehr viele Videospielunternehmen, ne, die beliebte Videospiele herstellen, wie Epic beispielsweise, die halt sehr starke Verstrickungen mit Tencent haben und die sind ja auch betroffen. Und wenn man die Sprache, wie sie dort steht, so auslegt, ja, dass innerhalb von 45 Tagen gesagt wird, was darf jetzt noch gemacht werden und was nicht. Und im Zweifelsfall halt gar nichts mehr. Und ja, in diesem Artikel steht, dass eine Spokesperson der LA Times gesagt hätte, ja, nee, das würde nur WeChat betreffen und Tencent selber und nicht irgendwelche amerikanischen Subunternehmen. Ich habe keine andere Quelle dafür gefunden als diesen Artikel. So, das wurde dann nämlich berichtet als so, ja, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ist alles okay. Nein, die Sprache ist ziemlich hart. Es wird entschieden werden, was gemacht wird und was nicht. Und vielleicht sagen sie, es darf weiter gehandelt werden. Oder sie sagen, okay, nein, chinesische Beteiligung an Spotify und sowas muss veräußert werden. Oder wird halt eingefroren auf den Konten und darf nicht abgerufen werden und wird dann halt zwangsverkauft oder vielleicht sogar verstaatlicht. Böses Wort in Amerika, aber das ist alles drin mit den Sanktionen und ist alles auch schon vorgekommen. Siehe Iran, sage ich nur. Und ein interessanter Punkt, der in dem Artikel noch erwähnt wird, TikTok soll ja von Microsoft gekauft werden, um genau das zu verhindern. Ja, TikTok hat ja an sich nur eine internationale Präsenz. In China selber heißt der Service ja auch anders und durch die chinesische Firewall ist ja eine offene Kommunikation in eine Richtung sowieso nicht möglich. Und deswegen will Microsoft TikTok kaufen und da ist eine Sonderprovision dann vorgesehen, dass halt die Treasury, glaube ich, wieder einen Teil des Kaufpreises quasi bekommt als regulatorische Abgabe. Und da, hier wird in dem Artikel ein bisschen drüber sich entsetzt, dass das ja unmöglich ist und sowas gab es noch nie. Und da verweise ich auch wieder auf die Sanktionen gegen den Iran und gegen Afghanistan und gegen Syrien und gegen Russland. Und gab es alles schon und wird jetzt alles gegen China in Stellung gebracht. Ja, und das parallel dazu, dass, wie gesagt, China teilweise Kapazitätsausfälle bei der industriellen Produktion hat, teilweise bei wichtigen Gütern, die international bei der Industrie gebraucht werden. Und dann haben wir den Trump auf der anderen Seite, der so Unternehmen wie Kodak nimmt und einfach mal per Staatsdekret denen sagt, ihr stellt jetzt einfach mal grundlegende Komponenten für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse her, damit wir die nicht mehr aus anderen Ländern, in Klammern China, importieren müssen. So, ja, also Amerika geht auf jeden Fall unter Trump voll gegen China und alles, was als Executive Order rauskommt, gilt, egal was bei der Wahl passiert, zumindest 2 Jahre weiter. Und deswegen sehen wir halt auch Executive Orders, die so kleinteilig sind. Ja, wir haben ja normalerweise große Sachen gegen große Institutionen, Länder und eventuell Einzelpersonen. Aber jetzt haben wir ja gegen einzelne Unternehmen und dann nochmal unterteilt Tochterunternehmen und Mutterkonzerne. Ich sage, das hat den Hintergrund, dass es halt diese Gesetzesänderung gab, dass wenn es explizit als Executive Order gemacht wird, dass es nicht rückgängig gemacht werden kann. Also, ja. Ja, McKinsey, wer liebt sie nicht? Hier haben wir eine Darstellung von Low Earth Orbit Satellite Constellations. Es gibt ja mittlerweile mehrere Unternehmen neben Starlink, die viele Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen wollen, allerdings nur bis zu einer maximalen Höhe von 600 Kilometern, was sehr niedrig ist und was bedeutet, die haben nur eine geringe Lebensdauer, es sei denn, die haben eine Möglichkeit, sich immer wieder ein bisschen nach oben zu schießen mit Antriebssachen oder so, aber das ist natürlich auch begrenzt. Aber es gibt immer mehr Systeme, die jetzt in Funktion gehen. Allerdings gibt es noch kein einziges, was komplett funktioniert. Ja. Und in den 90er Jahren gab es schon mal eine Welle von technischen Neuerungen, die quasi eine Welle von diesen Low Earth Orbit Satelliten in Gang gesetzt hat. Und das ist alles, das waren alles Fehlschläge. Ja, also da sind auch sehr viele Unternehmen pleite gegangen. Und das Konzept wurde danach verworfen. Und wir haben ja jetzt gerade eine Pleitewelle, würde ich jetzt mal sagen, von 4 oder 5 Unternehmen gesehen, die auch dieses Konzept gefahren haben. Allerdings waren das teilweise kleinere Unternehmen, die nicht mit Milliardenbudget an den Start gegangen sind, sondern mit 100 Millionen US-Dollar Äquivalentbudget einfach ganz einfache Satelliten für Internet of Things Sachen hochschießen wollten. Also nicht diese Telekommunikationssatelliten, die auch Internet und GPS und solche Sachen liefern könnten. Ja. Und dieses, trotz der vielen Fehlschläge und der letzten Fehlschläge, die es jetzt auch gab, ist dieses quasi ein Plädoyer für den Business Case von diesen Satelliten, weil quasi die Nachfrage, sobald sie besteht und sobald sie technisch ausgereift ist, quasi das Angebot direkt sprengen wird. Ja, weil die Qualität und die Netzabdeckung einfach besser sein wird als alles, was sonst zur Verfügung steht. Allerdings das einzige Problem, was weiterhin besteht, ist, dass die technischen Geräte einfach noch zu teuer sind, um so in Ländern wie Afrika beispielsweise möglich sein zu können. Wenn man ein mindestens 100 US-Dollar äquivalent teures Gerät braucht, dann ist es schon nicht erschwinglich und bislang gibt es noch nicht mal funktionable Sachen, die in dieser Preisregion überhaupt sind. Starlink hat jetzt versucht, und hat will jetzt eine Testphase ausrollen. Und diese Testphase ist auch wirklich nur dafür da, dass diese Geräte, die quasi die Antennen sind, wo du dann zu Hause oder unterwegs das Internet von dem Satelliten empfängst, dass die auch wirklich funktionieren. Ja, weil das ist immer noch der Bottleneck der ganzen Angelegenheit, woran diese ganzen Investitionen scheitern könnten. Und dazu muss man sagen, einige von diesen Unternehmen, die jetzt gescheitert sind, die haben ja schon 70 Satelliten oder sowas in der Umlaufbahn fliegen und ja, da Stichwort Weltraummüll ist da eine Sache natürlich. Das Kessler-Syndrom habe ich auch mal vorgestellt. Allerdings spielt das hier weniger eine Rolle. Aber das ist der Business Case dafür mit ganz, ganz, ganz vielen Problemen und ja, das wollte ich einfach nur mal sagen, dass selbst im Business Case für die Technologie sehr, sehr viele Fragezeichen noch drinstehen. Und ich bin wirklich gespannt, ob es wirklich funktioniert. Ich fänd es sehr schön, wenn es funktionieren würde. Es wäre ja eine Sache, die ich auch benutzen könnte, die andere Leute auch benutzen könnten. Ja, nicht nur einfach nur eine zu teure technische Spielerei, die nichts bringt. Ja. Wealth Secrets of the 1%, a modern manual to getting marvelously, obscenely rich. Die Reichtumsgeheimnisse der 1%, eine moderne Anleitung, um unglaublich und obszön reich zu werden. Der Titel von dem Buch ist reißerisch und furchtbar, richtig gammeliger Titel. Allerdings ist das Buch selber ziemlich interessant. Also es beschreibt die verschiedenen Wege von Milliardären, wie sie reich geworden sind. Und es ist einfach also ein richtig gut geschriebenes Buch, was auch strukturelle Probleme im Kapitalismus aufzeigt, wo der Kapitalismus nicht ganz so effektiv ist und wir halt Monopol- oder Oligopolbildungen entstehen, dass eben so Bankerfamilien gar nicht so reich und wichtig sind, sondern dass halt eher produzierende Firmen richtig, richtig reich werden. Und das Buch hat mir sehr gefallen. Also war gut. Also wenn ihr Milliardär werden wollt, lest das. Also. Wie? Nee, will ich nicht. Ja, haram. Wir können Milliardär werden. Das ist a Guide to Rent Seeking, hä? Ja, wortwörtlich. Ja. Es gibt ja auch, ich meine, Rent Seeking ist natürlich ein diffamatorischer Begriff. Ja. Es gibt auch Systeme, wo es gut ist, eine Rendite zu erwirtschaften. Beispielsweise, wenn man sein Geld auf sein Bankkonto legt, aber das findet ja im Moment auch nicht statt. Also. Ja, apropos nicht stattfinden, das waren die Weltraumaffen. Nicht existierende reale Rendite, ja. So. Schönen Gruß an alle, die heute nicht dabei waren. Ja. Schönen die Gruß an alle, die während der Sendung weggeschwommen sind in ihren eigenen Flüssigkeiten. Die fand The Sword Police. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Bei dem Wetter ist es doch wunderbar, in den Wald zu gehen, etwas Schatten zu genießen und die Bäume sind euer kühler Freund. Genau. Geht mal baden, Leute. Baden ist wichtig. Aber nicht in Freiseen schwimmen, sonst sauft ihr ab. Aber geht baden. Badet in der Hirschquelle. Ja, genau. Und geht in den Wald. Da gibt's Ozon. Lasst euch nicht gendern.